Schönen guten Tag, hallo. 1944, Orlando, der Sohn eines deutschen Flüchtlings, dessen Vater die Nazis gutheißt, aber Gewalt gegen Juden ablehnt, schießt eine jüdische Bar nieder. Die Bar ist gut besucht, weil koscherer Wein serviert wird. Kurz nach dem Attentat kündigt Präsident Roosevelt an, die Waffengesetze zu verschärfen. Er setzt sich für die Opfer von Germanophobie ein und sagt, den D-Day ab. Auch wird bekannt, dass der Schütze selbst jüdisches Blut hatte, was der Grund für seine Eltern war, Deutschland zu verlassen. Die Medien machen die gewaltaufgeladene Rhetorik von Roosevelt gegenüber dem Dritten Reich dafür verantwortlich, dass der Schütze seine Tat beging. Die amerikanische Gesellschaft muss noch viel lernen, wenn es um deutsche Gebräuche und deutsche Kultur geht. Viele Juden sind fassungslos, dass Täter und Opfer nicht beim Namen genannt wird. Sie sind auch fassungslos, dass die Ideologie, von der die Tat inspiriert worden ist, nicht kritisiert wird. Ja, das war mein Eindruck nach Orlando. Und nachdem Klaus Kleber auf der einen Seite für Orlando spricht und nichts mit der Kultur in Verbindung bringt und Joe Cox, die Parlamentarierin in Großbritannien, die ermordet worden ist, in Verbindung mit der Kultur der Briten bringt, und da habe ich mir einfach an den Kopf gelangt und dachte, man muss einfach da einen Godwin herauskitzeln, weil das anders sonst nicht geht. Und damit schönen guten Tag, hallo. Wir haben heute viele verschiedene, diverse Themen. Wir haben heute auch einen speziellen Gast. Wir haben seinen Channel in der Beschreibung verlinkt, Mammon Magazin. Und die Themen, die wir heute anführen, wir haben die enthemmte Mitte-Studie. Wir haben also von den SJWs, was die zu Orlando gesagt haben, das ist natürlich was mit Videospielen zu tun hat, weil da Waffen glorifiziert werden. Wir haben Netzreporter, die über Rape Culture sprechen, und damit würde ich das Wort einfach mal abgeben an die übrigen Gutaffen. Ja, Chris, du Ja, hast soll ich mal unseren was einblenden? Gast eingeladen, vielleicht. Ach so, oder Ach so. so. Ja, okay. Ja, also unser Gast heute ist ja Mammon Magazin. Den habe ich damals gefunden über das Video, was er gemacht hat über die Heute-Show, was mir irgendwo bei Facebook über den Weg gelaufen ist. Und ja, das war ja nicht gerade dein erstes Video, du machst es ja schon seit einer ganzen Weile. Also ich bin ehrlich gesagt noch gar nicht ganz zurückgegangen. Ich weiß noch gar nicht, wie lange. Aber auf jeden Fall, ja, habe ich mir dann ein paar von deinen Videos angeguckt und die waren ja dann, da waren schon viele interessante Sachen dabei, auch dieses mit Frau TV und so, das war mir auch gar nicht so bewusst. Ja, auf der Ist Schiene bin ja ich jetzt noch nicht eigentlich. so lange, ne? Also erstmal danke für die Einladung hier. Ich meine, heißt Matthias, steht da glaube ich auch dran jetzt. Und ja, so das mit der Heute-Show. Im Nachhinein wundert mich das nicht, dass sie sich nicht mehr gemeldet haben auf meine E-Mail, die ich dann auch geschickt habe, ne? Aber also die sind ja so drauf, das sieht man ja jetzt immer wieder, ne? Und den Kanal mache ich seit 2009, glaube ich. Aber jetzt Videos eigentlich erst seit 1,5 Jahren etwa. Seit Gamergate, ne? Ich habe damals geschrieben Ach im Blog so. für Get Goods. Und da habe ich die Geschichte aufgearbeitet. Und da habe ich mir gedacht, jetzt machst du hier so einen langen Artikel, dann machst du auch ein Video draus. Und dann bin ich so ein bisschen am Ball geblieben, ne? Tatsächlich wegen Gamergate auch. Ich bin ja zwar auch ein bisschen vorbelastet, was so Feministen-Scheiß angeht und so, durch Sozialarbeit, was ich mal gemacht habe. Ja, aber das hat mich dann doch ein bisschen dran gehalten. Also da habe ich dann mir gedacht, da muss ich jetzt mal am Ball bleiben, weil das ist ja wirklich übertrieben halt, ne? Gamergate war ja wirklich deutlich übertrieben von den Feministinnen, was sie da gemacht haben. Und das war eben so die Grenze, ne? Das war, wo ich weiß, wahrscheinlich nicht der Einzige, dem das so ging, ne? Ja, geht's an dich. Das war ja auch der Grund, warum wir uns zusammengefunden hatten. Wir waren ja früher mal der Gamergate Deutsch-Kanal. Und ja, das war ja auch quasi so, dass irgendwie alle mal drüber reden wollten. Und dann hatten wir halt angefangen, Videos zu machen. Und dann gab es ja immer mal so ein paar Leute, die gegangen sind, ein paar Leute, die gekommen sind. Und jetzt sind wir halt immer noch da. Und halt als Weltraumaffen. Was ich auf jeden Fall immer interessant fand, ist, wenn ihr über hier Mobile Geeks und Pallenberg geredet habt, weil irgendwie gibt es doch da wohl eine Connection oder was? Und da habe ich mich gefragt, wo die herkommt. Kannst du mir das erklären? Wo jetzt zwischen. Ja, ich meine, über Gamergate hat er, glaube ich, nichts gemacht oder was, ne? Ich frage nach, Nee, weil ich ich da glaube auch zum nicht, Beispiel mit aber Sascha auch was zu tun hatte. Er ist ja damals mit denen aneinander geraten, mit dieser Fappy-Gate-Geschichte. Und also er ist schon irgendwie auch in dieser Clique so ein bisschen gewesen, weil er ja auch früher auch auf der Republika aufgetreten ist, als die wohl noch nicht so schlimm war. Okay. Und von daher kennt er die natürlich so ein bisschen und die haben ihn da halt dann so richtig rausgemobbt, weil er ja auch also sich in der Vergangenheit auch über viele so zweifelhafte Journalistenpraktiken geäußert hat. Also es gibt zum Beispiel ein sehr gutes Video von ihm, wo er da bei der CeBIT sitzt. Die haben auch immer irgendwie so eine Gesprächsreihe da. CeBIT Global Conferences nennt sich das. Und da hat er dann sich mit so einem da einen Schlagabtausch geliefert, der für die Firma E-Plus extra so einen Tech-Blog irgendwie hochgezogen hat. Also wo es quasi nur um E-Plus-Sachen geht. Aber es ist halt nicht sichtbar, dass das jetzt von ihm plus bezahlt wird und dass die quasi da die Musik bestimmen. Das ist alles so ein bisschen schwammig gewesen und er hat das dann halt eben so richtig angeprangert und was ich halt bei Herrn Pallenberg auch gemerkt habe, er ist ein Sargon-Fan. Also ich hatte ihm irgendwann mal ein Video von Sargon verlinkt, weil er hatte ja auch über Gorka geschrieben bei Mobile Geeks und da meinte er so, ja, das kenne ich schon, den Kanal kenne ich schon, der ist sehr gut. Okay, achso, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, dass er über Gorka geschrieben hat. Ne? Da habe ich eher gedacht, da hat er gar nichts mehr zu tun gehabt mit dem ganzen Zeug. Aber dass sie ihn bei der Republika praktisch ausgeladen haben, so für immer oder wie, das wusste ich jetzt auch nicht. Ja, der hat sich da mit dem netzfeministischen Establishment verscherzt. Ja, ja. Mit der Laser-Sushi auf Twitter aber spezifisch. Ich hat wollte gerade eine Leitung in der Hand oder wie ist das? Ich wollte gerade sagen, also das ist ja auch so ein weiterer Berührungspunkt einfach, dass Pallenberg auch mit diesen ganzen Netzfeministin einfach wenig anfangen kann und da auch gerne mal in Infight geht. Und ich denke, das wird, das gibt ja, du weißt ja, wie Blogbots funktionieren und diese ganzen Wagenburgen funktionieren nicht anders. Und wenn du Laser Sushi ans Bein pisst oder Martha dir disst, dann wirst du das wahrscheinlich schon zu spüren bekommen. Ich meine, so linke Ideologien bauen doch gerne auf kollektiven Druck. Ja, ist richtig. Ich dachte nur, dass der Veranstalter nicht so intensiv da drin mitgehangen wäre, sozusagen, ne? Dass der Veranstalter das ein bisschen neutraler sieht eben. Ja, aber wenn ich mir doch die Panels auf den letzten Republikas angucke, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Veranstalter irgendwas mitkriegt. Ich glaube, die haben sich dazu gar nicht geäußert, aber die Witzerek zum Beispiel, die war ja auch mal in der Programmkommission da von der Republika. Also die hat selber mit ausgesucht, wer da sprechen darf und so. Beim CCC-Kongress geht das auch so, ne? Ja, das ist auch immer schlimmer geworden. Ja, ja da haben sie auch versucht, so ein paar Leute da rauszudrängen, die wie zum Beispiel den Fefe, den Blogger, der hat ja zum Beispiel bei GamerGate auch ein paar vernünftige Sachen gesagt und den haben sie auch schon lange da irgendwie auf dem Trichter. Aber den haben sie nicht rausgekriegt, ne? Der ist, glaube ich, aus dem Landesverband Berlin vom Chaos Computer Club ist er irgendwann mal pressewirksam ausgetreten, so nach dem Motto, ich habe keinen Bock mehr, aber prinzipiell ist er noch dabei, ja, und der geht da auch immer noch hin zu diesen Treffen, da gab es auch ein sehr gutes Interview über Journalismus mit ihm, wo er dann so gesagt hat, so er sieht seine Aufgabe eigentlich da drin, so ein bisschen Teufelsadvokat zu spielen und mal hinter die Meinung so zu gucken und sich zu denken, was wäre eigentlich, wenn es ganz anders wäre alles. Das hat er da so gesagt auf so einem Panel mit so zwei Journalisten von der Zeitung und das war also auch ein Spruch, der gut und gerne von uns hätte kommen können. Also richtig das Problem da beim Schopf gepackt. Ich meine, die Republika ist ja mittlerweile eigentlich schon eine ganz harte Propagandaveranstaltung. Ich meine, so die generellen Themen, Hate Speech, also als Wort, das hattest du in fast jedem Vortrag. Und selbst wenn es nur ein Token war, der irgendwo eingefügt worden ist. Also das ist schon so eine richtige Hive-Mind, wie so ein Stereotyp an Aktivist. Kommt einem die ganze Veranstaltung rüber. Also jedes einzelne Panel benutzt die Trigger-Words und die Buzzwords und dann denkst du dir so, das ist doch schon fast schon wieder eine Kunstfertigkeit sozusagen, eine ganze Veranstaltung unter einem Narrativ von den Netzfeministen zu sehen, wo nichts an Deutungshoheit in keinem Vortrag verloren geht. Außer wir machen weiter. Nee, außer vielleicht hier, wie hieß der noch, da, wo wir den Panel auch geschildert haben, der Fischer. Das war der einzigste Vortrag, der sozusagen den Narrativ eigenständig gestört hat. Und der Rest war eigentlich ich weiß nicht, Buzzwords, Thema XY angekratzt, mit 5 Minuten irgendwas Fachliches gesagt und der Rest war, wir müssen gegen Hate Speech vorgehen, wir müssen tolerant sein, Feminismus ist wichtig, die ganzen anderen Leute, die leben in ihrer Filterbubble, wir wissen, was passiert und was man machen muss, wir retten das Internet, wir sind die Besten, wir müssen Hate Speech bekämpfen. Also, keine Ahnung, das... Ja, so sind die drauf. Ne? Das ist ja auch keine Diskussion, die da stattfinden soll, sondern das sind Predigten. Ne? Die stellen sich hin und sagen, wie es ist. Und dann sagen alle Amen. Nee, und was auch ganz massiv stattfindet, ist halt die extreme Islam- und sogar spezifisch Terrorismus-Apologetik. Ich hatte ja bei diesem einen Vortrag, der hieß irgendwie Terror ernst nehmen, Terroristen auslachen. Hatte ich mir mal ein paar Zitate rausgenommen mit, wir brauchen Empathie für Terroristen und ich finde, dass wir bei Terroristen sehr, sehr einseitig diskutieren und die Propaganda des IS ist ja auch unsere Propaganda und das wird einfach unhinterfragt, wird das da, scheißen die Leute da ihre Meinung durch den Mund aus und Ich meine, immer so ein bisschen Applaus, ne, wenn wieder einer, ja, wir sind ja so tolerant, Line kommt. Es geht einfach nicht. Und ich mein, ein tolles Zitat, Terror liegt im Blickpunkt des Betrachters. Ja, ich meine, das ist ja auch wichtig sozusagen, jede Person hat ja eine Geschichte und die auch zu erzählen und auch die von einem Terroristen zu erzählen, wie er zu dem gekommen ist, was er ist. Aber wenn du einfach nur den Teil nimmst, wo du Empathie für einen Terroristen aufbaust und dann die restliche Kritik an, ob es jetzt NATO-Außenpolitik ist oder die Innenpolitik, der ägyptischen Führung, wenn sie den Westen für alles verantwortlich macht, was im Land schiefläuft, wenn du die verschiedenen Aspekte nicht alle darstellst und nur für den Empathie für Terroristen wirbst, dann drehen einzig einfach die Fußnägel um. Also ich, keine Ahnung. Dann hast du halt wieder diesen Kram mit, oh ja, der Westen bombardiert die ja und deswegen ist das okay, was die machen. Also ja. Mal überhaupt nicht Und damit negiert man halt total, dass der Westen halt nicht alle von denen bombardiert und dass das nicht alles die armen Leute vom Land sind, die da unter den Kriegen im Mittleren Osten leiden, sondern dass die Terroristen spezifisch oft aus der Bildungsschicht kommen und sowas. Aber nein, damit kann man sich natürlich nicht befassen, weil es ist ja nicht die pure Gefühlsmessage, ja, die halt immer fahren. Warum werden in Indonesien Schulenrechtsaktivisten mit Macheten wirklich zermetzelt, ohne dass das da die NATO ist? Also das können die Leute dann kaum erklären. Also das dann so Realismus. Ja. Patriarchat. Ja, und das geht halt nicht. Also ich meine, die Leute, das habt ihr, glaube ich, letzte Woche schon gehabt, auch die haben ja auch ein bisschen das Problem eben, dass wenn sie das outen wollen, dass sie dann selber dran sind, ne? Dass sie eben irgendwelche Ausschnitte da reinposten. Ja, und die dann natürlich auch gelöscht werden, weil sie ja eben dieselben Inhalte natürlich darstellen. Ne? Also es geht im Prinzip ja darum, wer was darf und nicht was gedurft wird. Ne? Ja, definitiv. Also das merkt man ja auch immer wieder in diesem Ganzen, sich darüber beschweren, dass da die falschen Leute irgendwie rausgesperrt und weggeblockt und so werden. Genau. Ne? Ja. Das ist definitiv der Fall. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sie dagegen anarbeiten wollen. Ich meine, eine technische Lösung fällt mir dazu nicht direkt ein, sag ich mal. Und das ist das, wenn man das dann so macht, dann muss man schon ziemlich viele Leute, glaube ich, anstellen dafür. Aber ich habe auch sowas gehört, dass diese qualifizierten Partner jetzt von Facebook und sowas, dass die eigene Löschmöglichkeiten hätten. Also dass sie nichts mehr melden müssen, unbedingt so eine Amadeo-Stiftung oder so, sondern dass sie von sich aus löschen können. Die haben spezielle Zugänge bekommen. Ja, super. Ja, und das ist doch ein Angriff auf die Meinungsfreiheit, der rechtlich sogar angreifbar sein müsste. Ja, ja, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie offiziell das war, ne? Ich würde immer noch stöbern. Ich meine, es ist halt auch relativ lustig, wie oft es da ein False Negative oder ein False Positive gibt. Wenn dann ein Think Tank, der sich dafür einsetzt, dass weniger Menschen vergewaltigt werden, darüber ein spezielles Papier aber arbeitet, eine Studie, dass konservative Muslime das mit dem Konsent ein bisschen anders sehen, dass sowas dann ausgelöscht wird, da kann man sich echt an den Kopf fassen. Und da haben sie Gatestone Online Think Tank, da tun sie halt Sachen zensieren, oder vom Ali Utolu, das ist ein ein atheistischer Ex-Muslim, der auf Twitter und halt in Social Media aktiv ist, der dann schreibt, ja, früher hatten wir auch Probleme mit der Integration und hat dann ein altes Schwarz-Weiß-Bild, wo ein Graffiti war, wo Türken raussteht, gepostet. Und das wird dann gelöscht. Und dann denke ich mir so, ja Leute, keine Ahnung, Propaganda ist halt scheiße und Zensur ist auch scheiße. Das Ding ist halt, natürlich will ich irgendwie Salafisten oder so jetzt nicht unbedingt eine große Plattform mit auch bieten, weil deren freie Rede wird ja auch mitgeschützt. Das Ding ist nur, dass wenn du dann Zensur übst, dass du halt dann einfach eine Willkür einführst. Also auf Facebook gab es eine Gruppe, die sich dafür einsetzt, also Muslimas für Genitalbeschneidung, und das wird dann nicht gelöscht, aber ein schwuler Ex-Muslim, dem seine Inhalte werden gelöscht, wo ich mir dann denke, was soll denn der Crap? Also, es wurden ja auch zensiert, die Reaktionen aus dem arabischen Raum auf Orlando. Also da gab es ja so ein paar Sammlungen, die rumgegangen sind mit Übersetzungen aus dem Arabischen, die sind nach und nach auch wieder verschwunden. Halt. Also ich glaube, diese Löscherei hat ganz viel damit zu tun, wie viel gemeldet wird, ne? Das behaupten die zwar, das wäre nicht so, aber es hat, glaube ich, dann doch schon was damit zu tun. Wo war das denn? Österreich oder wo der gemeldet wird, wird auch gelöscht, nehme ich an. Ja. In Österreich hatten Politiker die Leute dazu aufgerufen, sowas anzuzeigen. Also, das war es, glaube ich, auch. Ja, aber wo kommen wir denn da wieder hin? Wenn wir jetzt wieder anfangen, dass der Nachbar sagt, ich glaube, der von oben drüber ist irgendwie rassistisch, den zeige ich jetzt an oder was. Dann haben wir wieder so eine Kultur wie in der DDR, nur dass die halt nicht hauptamtlich sind. Ja, es ist jetzt Zivilcourage mittlerweile. Das nennt man Zivilcourage heutzutage in Deutschland. Das FBI hatte den Orlando-Shooter im Visier und er hat die Kollegen befragt und da hat ein Kollege oder Kollegin gemeint, dass er Opfer von rassistischen Behauptungen geworden ist und deswegen haben sie ihn nicht näher untersucht, obwohl eine enge Person in seinem Freundeskreis als Selbstmordattentäter sich in die Luft gesprengt hat und er den Leuten an seinem Arbeitsplatz gesagt hat, dass er die Taliban gutheißt und dass er auch ISIS gutheißt. Und die Leute im Waffenladen haben ihn auch nicht gemeldet, weil sie dachten, das können wir nicht machen, ne? Ja, also das ist halt das, was mich jetzt langsam aber sicher richtig wütend macht. Ja. Und es ist nicht alle Muslime raus oder irgend so ein dummes, stumpfes Gebabbel von Pegida oder so, sondern es ist dieses, Leute, wenn wir jetzt nicht langsam die Gefahr und das Ausmaß der Gefahr irgendwie auch im öffentlichen Raum zulassen, ja, oder eine Diskussion darüber zulassen, dann wird es uns noch so viel öfter so gehen, dass wir am Ende wieder dastehen und denken, na toll, also der hätte es gesagt, der hätte es gesagt und der hätte es gesagt, aber es waren alles gute Bürger, die sich gegen den Rassismus eingesetzt haben und deswegen sind jetzt 80 Leute tot oder so. Super. Ja, damit hätten sie dann wieder gut auf die Republika gepasst. Da gab es ja auch diesen Vortrag von dem Kuwaiti, der da irgendwie behauptet hat, dass alle Leute, die irgendwie radikal geworden sind in Amerika, das ja nur aus diesem und jedem Grund irgendwie geworden sind. Und diese ganzen Sachen, die er da angeführt hat, habe ich noch nie gehört. Also der eine irgendwie hätte angeblich eine Pornosucht gehabt und deswegen hätte der CIA hätte das gewusst und deswegen haben sie ihn irgendwie benutzt. Und meine Kollege, dass er ISIS beitritt. 50 Videobänder, wenn du ins Paradies gehst. Oder was? Ich kann das auch verstehen, dass es bestimmt auch das Schicksal gibt, dass jemand in die Radikalisierung gepusht worden ist durch einen Geheimdienst, der dachte, vielleicht kann er eine radikale Gruppe aushören und hilft seinem Land, dass man die Radikalen unter Kontrolle bekommt. So wird es bestimmt auch gegeben haben. Aber sich einfach auf ein Panel hinstellen und sagen, ja, die letzten 10 großen Anschläge, die es gab, das war alles irgendwie vom Geheimdienst, damit er im Irak nach Öl schauen kann, ist einfach nur dummes Geschwätz. Also du kannst dich nicht ernsthaft hinstellen und nur sagen, dass Geheimdienste Muslime dazu bringen, dass sie sich in die Luft sprengen. Also, ja, vor allem, also was ja auch dann bei der Diskussion mit dem Fokus auf uns und unsere Ängste vergessen wird, die meisten Muslime sterben ja im Mittleren Osten durch die Hand anderer Muslime und durch solche Gewalt. Vergeht doch kein Tag, wo nicht in Afghanistan, im Irak oder sonst wo in Syrien sowieso sich die Leute gegenseitig umbringen, wegen ihrem Glauben, trotz ihres Glaubens, was auch immer. Und jetzt in viel größeren Zahlen, als wir, wenn man jetzt mal 9/11 abzieht, das hier in der westlichen Welt überhaupt erleben. Ja. Also definitiv, das ist ja gerade noch das Lustige, dass du, wenn du wenn du die Kritik am Islam nicht zulässt, du tust ja, wenn du den Kapitalismus kritisierst, nicht den einzelnen Angestellten fertig machen. Aber wenn du den Islam ein bisschen kritisch begutachtest, du hilfst ja in erster Linie den Leuten, die dort leben und nicht so arg den Leuten, die hier leben. Weil wir haben es ja hier noch relativ sicher. Keine Ahnung, in Niger oder im Sudan, Äthiopien, Ägypten, da geht's halt mehr zur Sache. Fast jeden Tag. Das ist halt, weiß nicht, denen wird halt dadurch nicht geholfen, dass wir hier versuchen, übertrieben tolerant zu sein. Das ist ja nicht bös gemeint gegenüber allen Muslimen, aber halt gegenüber dem Islam. Also, ich weiß nicht. Das ist immer die Frage nach der Ursache, ne? Sind das wirklich irgendwie alles verblendete Religiöse oder spielt vielleicht auch irgendwas anderes noch eine Rolle? Also ich hatte da so eine Szene von BBC, glaube ich, gesehen, wo eben die gefassten ISIS-Kämpfer behauptet haben, ja, sie hätten das für Geld gemacht, ne? Ja, ISIS hat ihnen Geld geboten. Einfach Geld und ein Auto und ein Haus und sowas. Das gab es zwar im Endeffekt nicht, aber dann waren sie dann schuldig, ne? Schon, hatten sich schon schuldig gemacht im Prinzip über irgendwelche Taten. Klar, klar. War, ne? Ja, Söldner, ne? Ich denke, ja, das ist halt klar, genau. Auch so eine massenpsychologische Geschichte. Ja? Dieses, wie es in Deutschland halt auch war. Ja? Wir sind die Underdogs, guck doch mal, wie wir hier leben. Ja? Wir leiden für das, was die anderen gut haben und so. Und das vereint halt hinter einem Banner. Ja? Und Erdogan zeigt uns ja gerade in der Türkei, dass man das extrem gut ausnutzen kann. Ja? Man muss nur das richtige Banner zur richtigen Zeit schwingen. Egal, weil sich Erdogan ja auch die Religion massenhaft zunutze macht. Ne? Ja, natürlich. Also, er gibt sich da ja jetzt als der Befreier des unterdrückten Islam, weil ja in der Türkei eine ziemlich strikte Trennung von Staat und Kirche bisher bestanden hat, wegen dem Atatürk, der das so da, damals nach der Staatsgründung schon immer mitbedacht hat. Der war ja ziemlich religionsfeindlich. Und ja, er vertritt da jetzt halt so die Gruppe von Leuten, die sich dann da halt auch halt als Opfer dann sehen, so nach dem Motto, ja, wir sind ja die Armen Unterdrückten. Und in anderen Regionen gab es das ja sicherlich auch, also wie in Ägypten und so mit der Muslimbrüderschaft, die wurden ja schon eine Zeit lang ganz schön drangsaliert, aber auf der anderen Seite, ja, also so ganz ohne sind die natürlich auch nicht mit ihrer Einstellung und was sie dann da machen können, wenn sie dann wirklich an die Macht kommen. Also und man die Demokratie kommt da nicht bei rum. Man darf nicht vergessen, das ist unser Land, dem man immer wieder erlaubt, hierher zu kommen und Stadien zu füllen und den Leuten dort zu erklären, dass Integration gut ist, aber Assimilation eigentlich Völkermord. Und dass jeder, dass man schon das Herz in Ankara haben soll und nicht in Berlin. Also noch offener kann man ja nicht um Einfluss buhlen in einem anderen Land. Das geht so nicht. Ich meine, das Ding ist halt auch, wenn du sagst, die Muslimbruderschaft wird zum Teil auch stark niedergeknüppelt, da fällt mir die Geschichte ein, dass Assads Vater, der hat natürlich sehr viele politische Muslime ins Gefängnis gesteckt und als Assad selber, also der jetzt noch in der Macht ist, an die Macht kam, hat er sehr viele Leute aus dem Gefängnis begnadigt, weil er das Land reformieren wollte, mehr offen, mehr demokratisch sein wollte. Dann hat er noch viele wegen Terrorismusverdacht oder wegen Terrorismus selber im Gefängnis sitzende aus den Gefängnissen rausgelassen. Und es war unmittelbar, bevor der Bürgerkrieg losging, der dann auch in ISIS gemündet hat. Also man muss sich das ja nur mal angucken, über die Jahrzehnte, ja. Welche Regierungen haben denn zu Blüte geführt im Mittleren Osten? Ja? Das war hier im Libanon war es wunderschön, ja? Als es irgendwie nicht um Schleier und Burka ging. In Syrien ist das Leben relativ gut gewesen für ein Land in der Gegend. Die Türkei war ein Musterbeispiel seit Atatürk, wie man sich hochrappeln kann. Ja? Und das wird jetzt alles im Zweifelsfall zurückgedreht auf Bronzezeit. Super Idee. Ich fand das ganz interessant. Ich war neulich mit einer Mitfahrgelegenheit unterwegs und da war eine Syrerin dabei. Und wir sind dann irgendwann, war eine lange Fahrt und dann sind wir halt auch auf den Mittleren Osten-Konflikt gekommen und da hatten wir sie halt gefragt, wie sie zu Assad steht. Und sie sagte, sie wäre pro Assad. Und ich habe sie halt, ich dachte als erstes, sie wäre eine Alawitin. Und ich habe sie halt gefragt, hier, bist du Alawitin? Und sie sagte, nee, ich bin Christin. Und beim Assad, das ist halt eine interessante Dynamik, dass der wohl, weil er selbst Teil einer Minderheit ist in dem Land, sorgt er halt dafür, dass sich seine Regierung, also die solidarisiert sich mit den anderen Minderheiten in dem Land. Und deswegen geht es halt den ganzen Minderheiten ziemlich gut in Syrien im Vergleich zu anderen Ländern in der Gegend. Es heißt ja auch, dass dass sie jetzt sagen, der größere Teil der syrischen Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, sind eigentlich Assad-Anhänger. Ne? Ja. Das ist auch eine interessante Geschichte eigentlich, weil uns wird ja eigentlich eher suggeriert, die fliehen da vor Assad, vor dem schrecklichen Bombenkrieg der Russen und so. Na gut, was die Assad-Regierung da in dem Bürgerkrieg gemacht hat jetzt im Laufe der Zeit, war auch nicht gerade, das war auch Kriegsverbrechen ohne Ende. In irgendeinem Krieg, kannst du mir einen Krieg nennen, in dem nichts in der Richtung passiert ist in den letzten zig Jahren? Alles hat seinen Dreck, sein Abu Ghraib, Gemetzel mit Agent Orange oder Uran angereicherte Munition. Guck dir doch die ganze Scheiße an. Es gibt keinen Krieg, der irgendwie nur tolle. Na gut, wo ich spezifisch von rede, ist, dass sie halt die Leute in den Gefängnissen also sie haben im Prinzip massiv Organhandel mit den mit Leuten, also mit gegnerischen Kämpfern, die in ihren Krankenhäusern geendet sind, betrieben. Machen die Chinesen angeblich genauso. Und wo war die Merkel letzte Woche? Ja, na gut. Also das ist doch diese ganze, auch dieses Meme, was rumging mit Obama und dem Saudi, den er empfangen hat. Ja. Der kommt aus dem Land, wo Schwule hingerichtet werden, ein paar Tage nach Orlando. Und wird dann weiß man aber nicht, wer schlimmer ist bei dem Treffen. Ja, ist es mir auch egal, aber diese Chuzpe eigentlich, das Denken den Menschen als Politiktheater vorzusetzen. Oh, die bösen, bösen Homophoben. Ah, Herr Scheich, kommen Sie rein, setzen Sie sich. Das ist, was glauben die, wie dumm, oder ist der, das ist eher die Frage, ist der durchschnittliche Bürger so blöd, dass er den Mist immer noch glaubt? Ja. Ich meine, Homophobie ist ja auch nur dann wichtig, wenn man über Russland redet. Wenn man über Oman, Jemen, Saudi-Arabien redet, dann ist es völlig egal. Und die urdeutsche Vergewaltigungskultur. Ja. Da gab es das Video von dem islamischen, von dem Imam Farouk Sekalasfar, der doch da gerade in Orlando die Rede gehalten hat, dass man Schwule umbringen muss. Der wurde jetzt interviewt und er meinte, dass das in einem akademischen Kontext gesagt worden ist. Und das, was er meinte, war, dass wenn Schwule in der Öffentlichkeit Sex haben, dass man dann die Todesstrafe geben darf und dass das natürlich dann gut für die Schwulen ist, weil dadurch werden sie von ihren Sünden freigesprochen und sie kommen dann in den Himmel. Und deswegen ist das gut, dass man das so macht. Und er wollte damit natürlich keinerlei Gewalt in die Welt setzen oder jemanden zu irgendwas inspirieren. Und es tut ihm sehr leid, dass seine Worte falsch aufgefasst worden sind. Ja, also ich war vorher sehr kritisch, aber jetzt muss ich sagen, wo mir das mal ordentlich erklärt worden ist. Das erinnert mich an die Zeit, wo der Papst mal irgendwas Dummes gesagt hat und hinterher dann alle meinten so, ja, ihr habt einfach das theologische Argument von ihm nicht verstanden. Der Mann ist ja Theologe, der ist halt so hoch für euch. So. Ach, das war doch mit den Mohammed-Karikaturen sogar. Oder also das war auch der Alte hier, Ratzinger. Ah, okay, nee. Da war irgendwas, ich weiß noch nicht mehr, was das war, aber auf jeden Fall haben sie da irgendwie gemeint, so, ja, es war ein theologisches Argument. So. War das, weil die Vorhölle abgeschafft hat? Nee, es ging auch gegen irgendwelche, ich glaube, das war sogar auch, wie er irgendwas mit dem Islam gemeint hat oder so und alle ausgetickt sind. Ansonsten nochmal zu Atatürk. Ich hab mal auf Wikiquote ein bisschen nach Zitaten von ihm geguckt und bin auf die Talk-Seite gekommen. Die Talk-Seiten bei den Wikis sind ja immer, da gehen ja die Kriege ab. Das ist total abgefahren. Und spezifisch bei Atatürk gibt es wohl ein paar Leute, die sagen, ey, was zur Hölle, wieso nehmt ihr seine islamkritischen Zitate hier raus? Und halt mit, hier, dieses Zitat, das war da, jetzt ist es nicht mehr da. Warum habt ihr es rausgenommen? Dieses Zitat, es war da, ist nicht mehr da. Also irgendwelche Zitate, die halt schon aus ewig alten Biografien von ihm sind und so weiter. Und da scheint so ein bisschen so ein ideologischer kleiner Krieg zu bestehen. Aber ansonsten, da bin ich gerade ein bisschen am Nachforschen. Ich werde mir wahrscheinlich auch mal eine Biografie von dem holen, weil der war wohl sehr interessant, extrem aufgeklärter Typ. So im postfranzösischen Revolutionssinn im Prinzip. Nur halt 200 Jahre später oder 100. Ja, eine absolute Ausnahmeerscheinung, dass so jemand auch mit seinen Ideen durchkommt. Das ist der absolute Hammer gewesen. Es ist auch, da eckt Erdogan so ein bisschen an, weil zum Beispiel, der hatte irgendeine Atatürk-Büste, ich glaube in Istanbul, hat er verhüllen lassen und die sollte halt abgerissen werden. Und da gab es richtig Ärger mit der Bevölkerung, weil der Kerl heißt ja nicht Atatürk, das heißt ja so Vater der Türken. Der heißt nicht so, sondern so nennt ihn das Volk. Das ist ein Ehrentitel. Der heißt eigentlich Mustafa Kemal. Wobei ich glaube sogar Mustafa ist ein Titel. Und der hat aber hier das eine Zitat hier. I have no religion, at the times I wish all religions at the bottom of the sea. He is a weak ruler who needs religion to uphold his government. It is as if he would catch his people in a trap. My people are going to learn principles of democracy, the dictates of truth and the teachings of science. Superstition must go. Let them worship as they will. Every man can follow his own conscience, provided it does not interfere with sane reason or bid him against the liberty of his fellow men. Das ist ein perfekter Typ, ey. Was zur Hölle? das ist krass. Der ernsthaft. Über den muss ich noch mal ein bisschen nachforschen. Der scheint echt ein unglaublicher Aufklärer gewesen zu sein. Ja, wollen wir dann mal die Liste so langsam abarbeiten? Ja, gerne. Liste des Wahnsinns. Auf weiteren Worten kommen wir nun zur Gegenwart. Zum Beispiel die Taz hier, die ich immer eingeblendet habe. Die hat sich jetzt hier in ihrem Header jetzt hier reingeschrieben, Feminist is not a dirty word. Und diverse Artikel hier zu Nein heißt Nein gemacht, diese Woche über. Haben wir denn hier was? Gay Pride. Homophobie. Glaubt uns, es sind sehr viele. Ja, hier geht's los. Ne, das eine Ding hier, nein, das dein Gesetz befreit die Sexualität. Und da hat hier einer zugeschrieben, dass das ja nicht reichen würde, weil solange wie man noch im Zweifel für den Angeklagten macht, bringt das ja nichts, weil dann muss man die Leute immer noch freisprechen. Und ich weiß nicht so ganz, wie der Herr das meint, ob er das positiv oder negativ meint. Leider kann man das bei solchen Artikeln und solchen Leuten, die das da lesen, das sind die Millennials heute halt. Das ist dann so, oh, Gewaltenteilung, brauchen wir das echt noch? Ist alles altes Zeug und so. Ja, und hier der Feminismus sollte sich endlich den wahren Opfern der sexistischen Gewalt widmen. Das soll wahrscheinlich hier so Polemikkram sein, so nach dem Motto, oh, die armen Männer. Gina Lisa ist eh die Beste. Das ist eine Heilige. Ja, da gab es auf jeden Fall noch mehr, aber dieses Archiv, das hört jetzt hier auf. Also, es waren drei Stück, glaube ich, die ich da gesehen habe. Der Old Gamer ist heute ja leider nicht da, um uns die neuesten Gina Lisa-Entwicklungen genauer zu erklären. Ja, anscheinend wurde es hier verurteilt. Ja, ich habe noch was von der Süddeutschen, wo da was drinsteht drüber, was da passiert ist. Aber ich finde das ja schon mal krass halt eben wieder, dass sie hier direkt sich in ihren Kopf hier rein tun, hier, ne, super toller Journalismus mit Haltung. Ist ja immer dieses super tolle Zauberwort und also sowas hier, da kann man dieses Magazin auch eigentlich direkt dicht machen oder sollen sie sich umbenennen in Missy Magazin, die Tageszeitung oder weiß ich nicht. Aber unmöglich eigentlich, aber gut. Und das, was ich hier nämlich gefunden hatte, war hier aus der Süddeutschen Zeitung, weil wir hatten uns ja schon in den letzten Streams gefragt, was denn mit dieser ganzen Sache auf sich hat, weil das ja so ein bisschen komisch ist, dass auf der einen Seite die Männer da angeblich freigesprochen werden und dann aber sie jetzt quasi wegen dieser Aussage dann verfolgt wird, weil normalerweise, wenn das jetzt so eine eindeutige Sache wäre, wie die irgendwie meinen, dann kann man ja nur die einen freisprechen, weil das nicht ganz deutlich ist, aber dann kann man ja sie eigentlich nicht verurteilen, weil dafür müsste man ihr ja nachweisen, dass sie das irgendwie absichtlich da irgendwas gelogen hat oder so. Und jetzt gibt es hier also aus der Süddeutschen, die ja normalerweise nicht gerade für ihre Objektivität in solchen Fällen hier berüchtigt ist, diesen Artikel hier, wo da sich die Leute jetzt mal wirklich da reingeschaut hatten, was da überhaupt los war. Und was hier jetzt also bei rumkommt, ist, dass sie die gar nicht angezeigt hat wegen Vergewaltigung, sondern nur wegen der Verbreitung von diesem Video. Und dass auch sie deswegen verurteilt wurden und dass auch ihr, wo stand das hier, ihr Verteidiger nämlich auch gesagt hat, dass, sprach in der Anzeige, die der SZ vorliegt, von einvernehmlichen sexuellen Handlungen. Also das Vergewaltigung stand da eigentlich gar nicht im Raum bei dieser ganzen Nummer. Wie ist das dann gekommen? Bei der ursprünglichen Anzeige. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass sie das dann nochmal eskalieren wollte im Nachhinein, wo die dann hier versucht haben, sich mit ihr darüber zu unterhalten und sie immer nicht vorhanden war. Sagen die hier von dem Berliner Gericht, dass sie hier einfach versucht haben, sich irgendwie mit ihr zusammenzusetzen und die immer sonst wo irgendwo war. Aber auf jeden Fall wieder komplett andere Geschichte als das, was wir hier seit Wochen irgendwie aufgetischt kriegen, als vollkommen eindeutige, vollkommen, braucht man nichts hinterfragen, ganz glasklare Vergewaltigungskultur, blablub-Kram. Ne? Also das ist halt eben der Hintergrund der ganzen Nummer. Aber da fehlt ja noch der Paukenschlag, der diese Woche noch danach kam, ne? Weiß nicht, ob du da auch noch einen Artikel hast. Was meinst du? Im Spiegel war das, glaube ich, gestern oder vorgestern, das war, dass sie sich am Tag danach oder zwei Tage danach nochmal mit dem Typen getroffen hat. Mit einem der beiden, die sie da später der Vergewaltigung... Das wusste ich noch gar nicht. Das ist ja wie bei Mattress Girl in Amerika. Und da war auch der Herr Boateng dabei. Okay. Warum, ja gut, das ist ja das immer alles. Der Herr Boateng dabei war, aber ich meine, dass man am Tag nach einer Vergewaltigung sich mit dem Typen trifft, der einen angeblich vergewaltigt hat. War der Boateng wirklich mit dabei? Ja, warte, ich muss mal gucken, ob ich weiß nicht, ob es an dem Abend auch wieder zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen kam. Das kann ich nicht sagen, aber ich muss einen Moment suchen, ich finde das schon. Steht hier auch bei, dass also dieser, der das Gutachten gemacht hat, wegen dem, weil sie einen behauptet hat, sie hätte K.O.-Tropfen irgendwie gekriegt, und da stand ja beim Stern, war das, glaube ich, die diesen längere Chronologie der Ereignisse da irgendwie geschrieben hatten, wurde ja irgendwie behauptet, dass das so lange Zeit gedauert hätte, dieses Gutachten und lauter solche Sachen. Auf jeden Fall steht hier drin, dass er sich nur diese Filmdateien angesehen hätte und dann gemeint hätte, dass die halt noch ansprechbar war und angemessen reagiert hat und auf Fragen geantwortet hat und deswegen das nicht möglich wäre, dass sie K.O.-Tropfen im Körper habe. Steht hier drin. Normalerweise, wenn du K.O.-Tropfen in deinem Körper hast, verdrehen sich deine Augen nach hinten und du bist einfach nicht ansprechbar. Du hast Probleme, überhaupt nur gerade zu sitzen. Ohne überhaupt stehen zu können. Also, ich war jetzt gerade vor ein paar Tagen bei irgendeiner E3-Journalistenparty, dass ein männlicher Journalist gesagt hat, oh, mir wurden K.O.-Tropfen gegeben, und dann hatten irgendwelche Leute auch mal gesagt, ja, hier, so und so, da gibt es Studien drüber, über diese K.O.-Tropfen-Anschuldigungen. Das ist irgendwie in 98% der Fälle nicht der Fall, sondern die Leute sind einfach nur betrunken. Ja, wortwörtlich, weil wenn du K.O.-Tropfen drin hast, dann weißt du von dem Abend überhaupt gar nichts mehr. Wenn du damit auch nur eine leichte Menge Alkohol zu dir nimmst, ist einfach da schwarz für 12 bis 14, 16 Stunden mindestens. Bei der Gina-Lisa-Sache war ja spezifisch auch, die haben ja zusammen Drogen genommen, glaube ich. Insofern, Ein bisschen Alkohol mit ein bisschen Amphetamin. Natürlich macht es dann. Nein. Nee, ich hatte vor zehn Tagen war ich ja mit, also jetzt wo wir mal mit Mythen über Vergewaltigung und so weiter. Vor 10 Tagen hatte ich folge dem Gerd Postel, dem Hochstapler, dem ehemaligen auf Twitter, und der hatte einen Artikel, wo Jörg Kachelmann drin zitiert wurde, mit das Zitat war: Niemand muss im Jahr 2016 noch von Unwettern überrascht werden. Und ich hatte dann geschrieben, niemand muss im Jahr 2016 noch von einer Vergewaltigung überrascht werden, trotz Freispruch die erste Assoziation, krank. Und hatte aber nicht gesehen, dass der Kachelmann mitverlinkt war. Und der hat sich dann zu Wort gemeldet. Und dann gab es eine kurze Unterhaltung über den Kram in die Richtung. Und was der nämlich verlinkt hatte, war dieser Artikel hier, den blende ich gerade mal ein, wenn ihr kurz auf mich schalten könntet. Mit Untersuchungen von der Kriminalpolizei Rostock und nach deren Aussage wären ungefähr 80% der Vergewaltigungen, die sie irgendwie in den letzten Jahren hatten, vorgetäuschte gewesen. Das ist aber auch eine ganz schön das ist eine ganz starke Nummer. Also. Die Zahl fand ich happig. Das war hier, seit 2007 befasst sich Kriminaloberkommissarin Britta Rabe mit Sexualdelikten in Rostock und im Landkreis, gemeinsam mit 3 Kollegen. Immer häufiger haben wir die Ermittler es aber mit falschen Fällen zu tun. 8 von 10 Sexualdelikten werden nur vorgetäuscht. Zitat: Wir nehmen die Anzeigen sehr ernst, betont KPI-Chef Peter Meinka. Ja, aber ich hätte nie gedacht, dass ich mit dem Kachelmann mal rede, aber das war eine kurze, interessante Unterhaltung auf jeden Fall. Der ist sehr desillusioniert, glaube ich. Ich meine, der wurde ja auch mega durch die Medien durchgetrieben. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ihn selbst halt auch als Täter einfach so, ja, der hat das gemacht. Ja. Im Rückblick finde ich das natürlich ein bisschen krass, so wie ich damals zu der Sache stand, aber das war einfach, das war so der Running Gag, ne? Das, ja. Hat der Typ halt gemacht, ne? Ja, keine Ahnung. Also er sagte hier, die Verurteilung der Verbrecherin würde das hoffentlich dieses Jahr ändern, dass diese Assoziation kommt. Aber naja, mal abwarten. Aber er scheint halt auch gegen sie zu klagen, ähnlich wie in Gina Lisa Fall. Ja, und dazu als Nachtrag noch kannst du mich gerade nochmal einblendern, dann könnt ihr alle auch nochmal schwarz auf weiß gucken. Da unten steht der Name, den ihr alle sehen wolltet. Ah ja. Hallo, was zu dem Loving-Fall gefunden. Und zwar habe ich mir gedacht, ich guck mal beim Gericht in Berlin. Und da war dann der Senator, den haben sie zitiert, den Senator, dass er sich hinter seine Mitarbeiter stellt, hinter die Staatsanwältin und die Richterin. Also da keinen Fehler oder so sieht. Und am Ende wurde das aber nochmal, dann von der DPA, jedenfalls war der Artikel, am Ende hieß es dann nochmal, dass er aber auch Nein, heißt Nein, befürworten würde. Aber also gesagt hat er das nicht, also kann ich nochmal raussuchen, den Artikel, wenn er braucht. Aber, ja, aber wenn ich den SZ-Artikel richtig verstanden habe, hätte Nein, heißt Nein in dem Fall ja auch gar nichts geändert, weil die Staatsanwältin gesagt hat, diese Äußerung, das hör auf, habe sich auf das Filmen bezogen. Und wie gesagt, ja, selbst sowieso, ne? Und selbst davon geht es ja auch nur um diesen komischen Widerspruch gegen das Video im Prinzip. Ne? Da geht's, ist das ja eh keine Verhandlung. Ne? Hier steht auch wieder, Gina Lisa Lofink bezichtigt Pardis F. der Vergewaltigung. Also wenn, vielleicht ist sie deswegen verurteilt worden, weil sie das in den Medien rumgetragen hat. Ja, könnte ich mir vorstellen. Und der Typ gesagt hat, hier, das ist eine Lüge und glaubst du auch, ne? Ich meine, das musst du auch erstmal hinbekommen, in die Medien zu gehen und sagen, ja, der hat mich vergewaltigt, nachdem du vor Gericht bereits ausgesagt hast, dass das nicht passiert hat. Also das musst du auch erstmal, das so den geistigen Spagat hinbekommen. Also, das ist lächerlich. Keine Ahnung. Und zum Kachelmann noch, was die Alice Schwarzer hat, ist vor Gericht gegangen, um Kachelmann weiterhin als Vergewaltiger darzustellen im Emma-Magazin, obwohl er vor Gericht freigesprochen worden ist von einer Anklage der Vergewaltigung, ist sie danach vor Gericht gegangen, um ihn weiterhin als Vergewaltiger darstellen zu können, auch wenn er freigesprochen worden ist. Aber das ist nicht durchgegangen, oder? Nein, das ist nicht durchgekommen. Das wäre ja auch noch schöner. Aber ich meine, das haben wir ja schon öfter auch von den US-amerikanischen Feministinnen gehört, dass das ganz gut für Männer wäre, wenn auch ab und zu mal Leute verurteilt werden, die es nicht waren, damit die auch eine Lektion lernen. Teach your sons not to rape. Wir haben einen ziemlich niedrigen Shitposting-Anteil. Weder Old Gamer noch Rhubarb sind da. Wir sind sehr trocken heute. Wir entschuldigen uns. Chris, wie geht's eigentlich für ein Programm weiter? Ja, ich wollte jetzt mal ein Video einspielen. Und zwar von vom Morgenmagazin zum Thema Nein heißt Nein. War 1 Minute 13, aber es ist übelste Propaganda und wir gucken da jetzt mal rein. Ist doch super. Weil sie gesagt haben, komm schon, du wolltest es doch auch. Weil mir keiner glaubte und ich dafür irgendwann, ich sei ein schlechter Mensch. Bist du auch. In den sozialen Netzwerken können Frauen auch anonym erzählen, was ihnen passiert ist. Unter den Hashtags Rape Culture oder Why I Said Nothing, zu Deutsch, warum ich nichts gesagt habe. Dieser Hashtag wurde vor einem halben Jahr ins Leben gerufen. Darunter posten bis heute Opfer sexueller Übergriffe, warum sie den Vorfall nicht gemeldet haben. Ich dachte, es wäre meine Schuld, weil er mir über Dritte gedroht hat, meine Existenz zu zerstören. Gestern Nachmittag dann die Entscheidung für ein schärferes Sexualstrafrecht. Unter dem Hashtag Nein heißt Nein gibt es erste Reaktionen dazu. Die einen glauben noch nicht so recht daran, wollen erstmal den Gesetzestext abwarten. Andere freuen sich über einen längst überfälligen Schritt. Und in Zukunft braucht man dann vielleicht auch nicht mehr solche Videos wie dieses hier, in dem die britische Polizei Sex mit Tee vergleicht, den man einer Person auch nicht einflößt, wenn sie oder er Nein dazu sagt. And if they say no thank you, then don't make them tea at all. Just don't make them tea. And don't make them drink tea. They just don't want tea, okay? Ja. Das Argument hat doch Shuhnhead parodiert. Ja, mit, das haben alle durch den Dreck gezogen. Sie trinkt freiwillig von dem Tee und dann I just decided I didn't want that at all. You raped me. Ja doch, diese Tweets, die hier durch die Gegend fliegen, ne, also zum ersten Mal ist das natürlich wieder super Journalismus hier vom Morgenmagazin, ne, zeige ich mal ein paar Tweets. Ich bin mir sicher, dass sie diese übersetzten arabischen Tweets hier nicht mal durchfliegen lassen haben. Mhm. Und ein paar von den Leuten, die hier auftauchen, sind auch aus der Witzurek-Clique. Also es fängt zum Beispiel direkt hier an mit einer... diese Outer Space Girl, die ist uns auch irgendwann schon mal begegnet. Der Name kam mir gleich so bekannt vor. Das ist eine Autistin, die ein Buch darüber geschrieben hat, irgendwie, wie man eine Autistin, willst du eine Beziehung mit einer Autistin führen, dies, das, jenes. Und das wie man eine Autistin wird. Es ist nicht die einzige Autistin von denen hier, sondern zum Schluss gab es da auch noch irgendwie so eine... Die Tante Polly, die kenne ich! Die ist hier in Hamburg. Mit der habe ich mal, mit der hatte ich einen kurzen, mit der hatte ich eine kurze Auseinandersetzung über Twitter. Ja, ist eine Antifa-Tante, ist das? Ja, genau, die ist furchtbar. Ja, das ist voll mit Antifa und, ja, genau, diese hier, diese Denise Linke, das ist auch so eine Autistin. Also die ganze Zeit irgendwie von Autismus redet und so ein Kram. Und müsste doch eigentlich echt mal eine Anfrage ans ARD stellen, wie sie die Auswahl gemacht haben. Das würde mich wirklich mal interessieren, wer die gemacht hat. Das ist wahrscheinlich Beraterin Anne Witzerick und die Leute, denen ich folge, die haben das. Ja, also Anne Witzerick hat mich angefasst, als ich auf der Republika war und ich habe nichts gesagt, weil ich den Feminismus nicht schädigen wollte. Aber Witzerick ist, die hat mich belästigt. Ja. Mich auch. Mich ganz besonders. Nein. nee, das... ganz ehrlich, und wo sagen die nichts dagegen? Über die Schulmädchen in Hessen, die irgendwie über ein halbes Jahr lang von Migranten sexuell belästigt wurden und die nichts gesagt hatten, weil sie nicht wollten, dass gegen diese Migranten diskriminiert wird. Das ist halt schon gut. Aha. Ich meine, schon komische mentale Dynamiken, die dann da ablaufen teilweise. Ich meine, meine Frau hat im Stuttgarter Bahnhof, da waren Mitbürger, mit maximal pigmentierter Mitbürger mit Migrationshintergrund am Bahnhof, der sich entblößt hat. Und er hat sich ihr gegenüber entblößt und hat sie dann auch noch angestarrt und sie ist dann einfach weitergelaufen und sie meinte, dass sie keinen Bock hatte, zur Polizei zu gehen, weil sie zu viel Papierkram ist. Dass sie lieber hart nach Hause geht und Serien guckt. Aha. So. Keine Ahnung. Ich fände es auch mal interessant, von deiner Frau zu hören, wie sie zu der Entwicklung in Deutschland steht, wie sie das findet und wie sie das, so Sachen wie Patriotismus und auch sowas wie gute Manieren und so, das ist in China, glaube ich, noch ein ganz anderes Ding als hier. Ja, ist es ja. Ich meine, wenn du es jetzt auf Bezug vom Islam beziehen würdest, in China kannst du ab 18 kannst du in den Tempel gehen, also kannst du in eine Moschee gehen oder in irgendeine andere x-beliebige Kirche und dadurch haben die weniger Probleme mit sozusagen religiös motivierter, merkwürdiger Verhaltensweisen der Bevölkerung und einfach generell die Benimmregeln sind halt in China einfach noch ein bisschen anders. Das ist so einfach, dass du dich einfach nicht zum Assi machst, keine Ahnung. Also das ist was mir in Deutschland ein bisschen fehlt, dass du so irgendwie, ich weiß nicht, so ein bisschen so ein normaler Verhaltenskodex, wo du einfach in der Öffentlichkeit kein Assi bist. Also, ich denke dann immer sehnsüchtig nach Japan zurück. So. Ja, die 2 Wochen angenehmste gesellschaftliche Interaktion, die ich in meinem Leben hatte. Japan, da habe ich richtig gute Neuigkeiten aus Japan. Die haben 27 Flüchtlinge im Jahr 2015 aufgenommen und 2 davon werden jetzt angeklagt wegen einer Gruppenvergewaltigung. Ja, das ist aber auch schon Old News. Das war vor einem Jahr schon, dass die Vergewaltigung war. Ah, okay. Und zu dem Zeitpunkt waren das noch weniger Flüchtlinge, die sie insgesamt aufgenommen hatten. Das war doch auch. Ja. Ich meine, ich wäre ja nicht anders, wenn ich, keine Ahnung, in Saudi-Arabien aufwachsen würde, wäre ich genauso indoktriniert vom Islam. Also ja. Das richtet sich gegen niemanden als Mensch, es richtet sich gegen Ideologie. Also, das ist halt einfach lächerlich, keine Ahnung. Nein heißt nein. Immer noch. Ja. Hey, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen der Ja heißt Ja und der Nein heißt Nein Kampagne? Gibt es die Ja heißt Ja Kampagne? Ist doch klar. Beim Ja muss sie aktiv Ja sagen. Ja, das ist affirmative. Nein, musst du auch. Und so braucht sie aber nichts sagen. Ja. Aber welches ist jetzt das Extremere? Eigentlich ist das Ja heißt Ja extremer, ne? Ja, total. Und da muss für jede Eskalierung innerhalb des sexuellen Aktes muss ja eine neue Erlaubnis eingeholt werden. Weißt, und dann hast ja, du genau, und vor allem musst du nachweisen, dass du sie eingeholt hast und dass du sie bekommen hast. Da hatten sie ja bei South Park perfekt verarscht, wo die dann morgens alle mit ihren Dreifachausführungsformularen und der Chef von der PC, Fred da, der sammelt die dann alle ein und dann, was? Nee, hattest du nicht Oralsex? Da brauchst du ein anderes Formular. Ja, Moment, das habe ich auch hier, warte. Ich meine, keine Ahnung, kein Wunder wird der Sexakt irgendwann dann gefilmt. Wenn man dauernd irgendwelche Anschuldigungen hat, also, gucke ich nochmal so kurz zurück zur Loafing. Ja, kein Wunder ist dann eine Kamera irgendwann dann auch im Schlafzimmer mit dabei. Wenn du in der Hook-Up-Culture Affirmative Consent, Written Consent und Active Consent und Ja heißt Ja und Nein heißt Nein und wir müssen Sexualität noch wieder um 50 Jahre zurückwerfen und uns alle dafür schämen, dass wir sexuell aktive Menschen sind. Ich meine, es ist lächerlich, keine Ahnung. Irgendwann hast du dann so eine Videokamera, die vom Staat in einem Schlafzimmer aufgestellt wird, damit man die Vergewaltigung umgehen kann. Keine Ahnung, es ist lächerlich. Ich sehe das auch kommen, so nach dem Motto so 1984 Teleschirm-mäßig. So, wir müssen das jetzt machen, weil nur so können wir gegen die Vergewaltigungskultur, die es überall gibt, vorgehen. Das ist ja genau das, was der Fischer auch gesagt hat, dass dadurch halt immer, das führt einen in so einen Teufelskreis halt rein. Dadurch, dass immer mehr Verhalten strafbar wird. Ja, das lückenlose Strafrecht, ja, eine Horrorvorstellung, wie er gesagt hat. Ja, also die Rosa-Luxemburg-Stiftung hier, sehe ich vor allen Dingen jetzt gerade erst, hier geht es um den Punkt Gender-Bewegung. Geschlechtherrschaft, ja. Sehe ich jetzt erst. Und, was ist schlecht durch Neonazismus? Auf jeden Fall haben die ja hier diese Mittelstudie finanziert oder unterstützt oder keine Ahnung von der Leipziger Universität. Und das ging ja durch sämtliche Nachrichten, wurde dann einfach so als Fakt hingestellt, dass ja Deutschland natürlich die Mitte sind ja ganz extreme Ansichten. Und ich habe da schon immer auf das Kleingedruckte hier geguckt, wo dann da irgendwie dann immer ganz klein steht, was sie denn damit meinen. Ach nee, hier war das gar nicht. Aber irgendwo stand da so bei, so und so viele Stimmen zu, dass, oder Stimmen größtenteils oder halbwegs irgendwie zu. Und das wird dann wieder so als eins gezählt. So als ach, wir, das war wie mit dem 30% der amerikanischen College-Studierenden würden eine Vergewaltigung machen, wenn sie damit davonkommen. Und das war in Wirklichkeit halt irgendwie, hatten sie das mit einer Skala von 1 bis 100 gemacht und haben dann einfach, ich glaube, 0 bis 50 haben sie als negativ und irgendwie sowas. Ich glaube, sie haben 40 Punkte davon als positiv, also als Ja. Aber es war keine Ja-Nein-Frage. Sowas ist das wahrscheinlich. Ja, genau. Also das wird halt, die Abstufungen werden dann einfach genommen als 1. Also es gibt ja auch diese berühmte Nummer, die Christina Hoff-Sommers in ihrem Buch da auseinandergenommen hatte, wo dieses mit, dass angeblich die Mädchen kein Selbstvertrauen haben. Das war ja auch so, dass du da irgendwie auf die Frage, ich habe meistens, ich kann viele Sachen gut und ich habe meistens recht oder so, weil irgendwie diese These und alles, was da nicht eine 5 war, also quasi stimme ich vollkommen zu, haben die dann als mangelndes Selbstvertrauen gewertet. Ja, super. Nee, das, und allein dieses Five-Tier-System wird bei den Soziologen ist generell sehr kritisch gesehen und sogar der Typ, der diese Befragungsmethode mit den 5 Möglichkeiten mit der Abstufung erfunden und hat, praktisch sagt, das ist nur sehr, sehr begrenzt einsetzbar und man kann daraus nur sehr, sehr begrenzt wirklich Sachen ablesen. Aber das finde ich interessant, dass ich habe zu der Zeit, ich saß im Restaurant und habe was gelesen, als ich auf den Bus gewartet habe. Und da habe ich, eigentlich lief da Fußball und da war aber gerade Spiel vorbei und da lief lautlos irgendwie Nachrichten und ich sehe dann irgendwie im Mitte Studie über Fremdenfeindlichkeit und das Erste, was ich gedacht habe, okay, das ist Propaganda. Denn es ist Propaganda, wortwörtlich. Also es gibt ein paar Leute, gerade auch vom Deutschlandfunk, das Interview, was eingeblendet wird, wo die Leute halt wirklich sagen, ganze Studie kann man sich halt in die Haare schmieren, weil sie einfach wissenschaftlich keinen richtigen Aussagewert hat. Dann ja, sagen sie, ja, so und so viel Prozent der AfD-Wähler finden die NPD gut oder irgend so ein Quatsch und dann trifft dasselbe auch auf die SPD zu. Also weißt du wirklich, wo du so Sachen an den Haaren herbeirechnest. Ich meine, die Merkel hat aufgrund von Orlando, hat sie die Mitte-Studie ja mitzitiert, dass irgendwie 45% der Deutschen ein Problem hätten, wenn sich Schwule in der Öffentlichkeit küssen. Und dann dachte ich mir halt auch, ja Merkel, weißt du, so Dümpfiff-Reden wie du, halten die meisten Leute nicht nach dem 10. Pilz, also ernsthaft. Das ist, ich, keine Ahnung, es ist einfach eine Behauptung, die aufgestellt wird, die semi-professionell akademisch begründet das, die keinerlei wirklichen Aussagewert hat und die dann einfach nur, wenn es opportun ist, verwendet wird. Und das ist halt, keine Ahnung, Erfüllungsgehilfen unserer Merkel-Renegantin. Das ist sorry. Und wichtig ist ja auch noch zu sagen, dass halt hinter dem Ding, was hier schon steht, die Böll-Stiftung und die Luxemburg-Stiftung, also die Grüne und die Linkspartei-Stiftung der Parteien stehen. Ja? Das ist also so, als würdest du versuchen, irgendwie rauszufinden, was ist das beste Shampoo und gehst damit zur L'Oreal-Stiftung. Ja? Ja. Oder zum Gard-Haar-Institut und versuchst das da rauszufinden. Das ist völliger Blödsinn. Sowas muss, wenn jemand Das erinnert mich so an diese Werbeaussagen, so unser Waschmittel wäscht 50% flauschiger als ein Durchschnittswaschmittel oder diese ganzen. Unser Deutschland ist 35% rechtsradikaler als Ihr Deutschland. Ja, als ein gewöhnliches Durchschnittsdeutschland. Ja. Und ich meine, ich gehe selber auch regelmäßig zu Vorträgen von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Aber du kannst die Mittelstudie halt einfach nicht so darstellen, als ob das irgendwas von mit Hand und Fuß ist. Wenn es ein Linker selber nicht mal mehr über die Lippen bringt, dann ist das einfach nur intellektuell peinlich. Also du kannst doch nicht deine eigene Propaganda dann anfangen zu glauben. Also sorry. Es ist auch das mit dem 45% von der Merkel, das ist genau so, wie ihr es vorhin beschrieben habt, zustande gekommen. Das sind dann Leute, die sich dann vielleicht wegdrehen. Ja, warum auch nicht? Ja. Jeder hat das Recht, sich bei was wegzudrehen, was er nicht sehen will. Ja. Es gibt auch genug Leute, die das nicht so toll finden, wenn sich Heterosexuelle irgendwie am helllichten Tag irgendwo die Zungen in den Hals stecken, als gäbe es keinen Morgen. Ja, das ist generell immer weird, wenn die Leute, also ich weiß nicht. Also genau das, da bin ich auch immer so ein bisschen, huh? Get a room, you two. Und ja, keine Ahnung, also. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich so eine absolute Nonsens, wahrscheinlich eine von den 70% nicht reproduzierbaren Soziologiestudien im deutschen Raum gesehen habe, die so hochgehypt wird. Ja, und wie sich wirklich alle wieder drauf gestürzt haben. Sorry, Chris. Ja, nee, schon okay. Also ich glaube, da gibt es einige von diesen Studien, wenn man da nur mal gucken würde. Also ich werde auf jeden Fall mal schauen, was sich hier unter Genderbewegung und sowas versteckt. Ich glaube, da wird sich auch noch so einiges finden. Und wir hatten ja auch schon über diese unsägliche Böll-Stiftung-Studie über die antifeministische Männerrechtsbewegung ausgiebig unterhalten. Da wurde ja auch so einiges an Quatsch behauptet und in einen Topf geworfen und wieder auseinanderdividiert, damit man gerade so eben so ein bisschen sagen kann, so, ja, haben wir aber erwähnt, dass die im sozialdemokratischen Milieu irgendwie zu verorten sind oder so, nachdem wir sie dann hinterher doch wieder alle in einem Atemzug erwähnt haben. Ja, was soll's. Also dieses hier fand ich ganz lustig, also ich habe das nicht gefunden, wer von euch hätte das ins Forum gepostet, aber fand ich auf jeden Fall nett. Studentin verklagt Uni, weil ihr Mathe zu leicht war. Das ist ja diese Dame irgendwie, die in Schweden war es, glaube ich. Schweden, genau. In Schweden Mathematik studiert hat. Also sie ist Amerikanerin. Ja, genau. Und hat da wohl irgendwie nicht das Richtige gelernt in dem super tollen feministischen Land. Finde ich gut. Konnte da nichts mit anfangen. Von daher hat sie da ihr Schulgeld wieder zurück. Ja, der Witz ist wohl, dass die Schule auch damit wirbt, dass sie halt, wenn man die absolviert hat, hat man in Europa alle Chancen in der Finanzbranche. Vielleicht sollten wir uns echt Gedanken machen. Das kann ich mir auch ehrlich gesagt von der schwedischen Uni, naja, wer weiß, wer da die Chefs sind, vielleicht sind die ja ganz vernünftig. Komm, ihr kriegt alle eine Teilnahmeurkunde und jetzt gehen wir mal in den Wald. Ja, dieses Jahr habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht durchgelesen, aber ich habe es auch irgendwie mitgekriegt, dass das abgegangen ist. Das ist hier von der Juliane Leopold. Genau, die BuzzFeed-Tante. Ehemals BuzzFeed-Chefin, jetzt ist sie ja bei der Tagesschau untergekommen. Und schreibt trotzdem hier Gastautorin Tyler auf das Kleiner 3. Wer das nicht weiß, das ist der Blog und Podcast von Anne Wiezorek. Genau. Und noch ein paar Freundinnen. Ein paar viele, ja. Ja, genau. Worum geht's da? Hattest du das gelesen? Weil ich hab's ja, es ist halt so ein FAQ. Ja? Also wir können ja mal die Fragen durchgehen. Ja? Wie groß ist das Problem sexualisierter Gewalt in Deutschland gegen Frauen? Bleib mal genau, wo du gerade bist. Okay. Also 13 von 100 strafrechtlich Relevanten seit ihrem 16. Lebensjahr. Wenn das so ein Ding ist wie diese EU-Umfrage, dann haben sie, dann weiß ich schon, was da ungefähr gefragt wurde. Ja, ich habe nicht auf den Link geklickt, um zu gucken, wo sie das her haben, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das die EU-Umfrage ist. Die haben doch das da ist hier keine. Vom Familienministerium. Okay. Ja, die haben es aus derselben Quelle wahrscheinlich. Ja, bei sowas muss man mal ganz genau gucken, welche Fragen wurden gestellt, weil bei dieser EU-Umfrage waren sie irgendwie bei 30% und dann guckt man sich das an und was ist es? Sie haben gefragt, hast du seit deinem 16. Lebensjahr, bist du geschubst worden? Bist du schon mal an den Haaren gezogen worden? Und dann wurde das von den ganzen Netzfeministinnen als, ja, Gewalt oder sexuelle Gewalt, 30%. Ja. Und wenn es 2005. Ja, wenn es pubertierenden Mädchen, die sich halt vielleicht auch mal kabbeln, ganz ehrlich. Es ist gerade die Studie, wo die Zeit auch nicht mit einberechnet wird, wo du 60 Jahre alt sein kannst. Der hat jemand, als du 16 warst, zieht dich an den Haaren und das ist dann ähnlich wie eine Vergewaltigung. In der Studie wird es dann unter sexualisierte Gewalt zusammengefasst. Naja, aber in dem FAQ heißt es ja zumindest strafrechtlich relevante Formen sexualisierter Gewalt. Okay. Ja, okay. Kannst du mir den Link zu dem Kram mal kurz reinposten? Dann gucke ich mir das mal gerade an nebenbei. Ja, dann gibt's das übliche intersektionelle. Migrantenfrauen sind am meisten betroffen, Frauen mit Behinderungen etc. pp. Das kennen wir ja schon, das ist die übliche Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob es hier dann auch Frauen schon. Frauen mit Behinderungen sind am meisten von Vergewaltigung betroffen? Das ist nee, von sexueller Gewalt oder Sexismus oder irgendwas. Ja. Ja, finde ich aber auch fragwürdig, ein bisschen die These, ehrlich gesagt. Ich meine, das ist ja nicht von dir, ne? Aber. Nee, deswegen habe ich den Artikel ja eigentlich auch gepostet im Forum bei uns in der Vorbereitung, weil ich das fand, das wieder so typische ja, Weasel-Fragen und Weasel-Antworten im Endeffekt. Ja. Nicht repräsentative Pilotstudie des Bundesfamilienministeriums. Ja, Ende. Ja, vielen Dank. Was noch? Klar, die anderen Geschlechter, die vielen, die es jetzt gibt, das ist halt auch so ein Ding. Und es wird natürlich mehr, es ist eine Epidemie, das wissen wir ja seit Sarkisien. Also was die Anzeigen angeht, wird es weniger. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie der EU über Gewalt gegen Frauen, Chris, das wirst du nicht in Frage stellen wollen. Ja, also ich hatte mir mal vom, es gibt ja immer diese Veröffentlichung vom Bundeskriminalamt, ne, dieses Jahresbuch oder wie das heißt. Und da kann man sich auch von dieser Statistik, wie heißt es, Statistikamt, kann man sich das auch quasi die Verläufe und sowas angucken und das alles filtern. Die haben da so ein Tool für auf der Internetseite. Und da ist also im Zeitraum der letzten 20 Jahre hat sich haben sich die Anzeigen halbiert von Vergewaltigung in Deutschland. Die Zahl. Ja, weil Das sich die sind Frauen nur nicht die mehr Anzeigen, trauen, das sind das nicht. anzuzeigen. Weißt du, das liegt daran, dass wir sie immer besser unterdrücken durch sexistische Werbung und sexistische Videospiele. Ich meine sogar Wo ist die Dunkelziffer, ja? die Milchpreise gehen immer weiter runter. Wer gibt auch Milch eine Mutter? Damit wird die Mutterrolle geschwächt, wenn Milch zu billig im Supermarkt ist. Deswegen traut sich keine der Frauen mehr, dieses überhaupt anzuzeigen. Wach endlich auf, Schiepe! Also den Teil hier finde ich die krasseste Propaganda. Diese unschuldige Frage, ist das Problem im letzten Jahr krasser geworden? Im Untertitel steht natürlich, was ist mit Köln Hauptbahnhof? Und dann geht es gleich wieder los. Auch hier sprechen die Zahlen dagegen. Die bereits zitierte Studie der Europäischen Union. Aha. Okay, Frauen in der EU sprechen seit mehr als einem Jahrzehnt über signifikante Gewalterfahrungen in der Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter. Also. ich gucke hier gerade mal Nachfrage-Itemliste. Mich wütend weggeschubst. Was haben wir noch? Gebissen, gekratzt. Das sind alles Formen sexueller Gewalt, ne? Die in der Studie gelten, ne? In der EU-Studie, oder? Mich mit etwas geschlagen, das mich hätte verletzen können. Das ist notfalls auch ein Blatt Papier. Etwas nach mir geworfen, das mich verletzen könnte. Oh Gott, wenn ich das bei meiner Ex alles zusammenzählen wollte. Und dann wird es irgendwann extremer mit mich verbrüht oder versucht mich oder mich mit etwas Heißem verbrannt und so weiter. Das wird dann extremer. Aber dann, Aber Sie was haben hat dann das hier mit 13, sexualisierter Gewalt zu tun? ja, weil alles sexualisiert ist. Sie haben dann hier, okay, 13% sexualisierte Gewalt und dann gucke ich mir aber unten in den Statistiken die Gesamtzahlen an. Viktimisierung durch körperliche Gewalt seit dem 16. Lebensjahr nach Einstiegsfrage mündlicher Fragebogen. Haben wir eine Gesamtgröße von 10.264 also Befragten und davon sah nie 8.028. Also nicht mal geschubst. Nur einmal 750, selten 741 und dann kommen wir bei gelegentlich und häufig 378 und 267. So, das war da. Ich würde halt gerne bei denen häufig, würde ich halt gerne sehen, was. Weil was haben die ja gesagt? Das interessiert mich. Aber mal gucken, ob ich das noch rausfinde. Macht bitte weiter. Ja, sind öffentliche Orte und große Menschengruppen Faktoren, die sexualisierte Gewalt begünstigen? Wir können uns die Antwort alle denken. Wahrscheinlich ist es nicht so, weil das ist ja am gefährlichsten ist zu Hause. Weiß ja jeder. So. Wieso diskutieren wir jetzt wieder so viel über sexualisierte Gewalt? Weil Damen Kohle brauchen. FeministInnen und AktivistInnen haben das Thema schon lange auf der Agenda. Das ist sehr schön betont. Da merkt man richtig so den... Ich finde das ja auch nett von denen, dass sie uns nochmal so einen Platz lassen zum Würgen, bevor das Rastliche kommt. Ja, und das ist natürlich, glaube ich, noch vor der Geschichte mit Frau Lohfink. Und ich habe den Typen wieder getroffen und zwar gar nicht so schlimm. Passiert. Das ist natürlich auch traurig, dass man das so verquickt, auch mit so aktuellen Sachen, von denen man noch gar nicht weiß, wie die am Ende ausgehen. Ne? Hat sie sich dann halt hinter die Dame gestellt. Aber ich, wie gesagt, für mich ist eine Vergewaltigung nicht glaubhaft, wenn jemand sich am nächsten Tag mit dem Vergewaltiger trifft. Ja, und vor allem, wenn schon jemand überhaupt gar nicht das anzeigt, überhaupt alleine. Weil das ist ja scheinbar nicht geschehen. Mhm. Und ja, das ist hier wieder das, worauf es hinausläuft. Ne? Genau, X heißt X. X heißt X und Y heißt Y. Und überhaupt die Istanbul-Konvention, das ist ja auch immer so ein Ding, wo ich mich wirklich jedes Mal, wenn die immer genehm droppt wird, immer frage, ob die Herrschaften das überhaupt mal gelesen haben, was da drin steht. Ich hätte mir das ja mal durchgelesen und diese ganzen Verweise alleine schon auf die Genfer Konvention und was der Teufel nicht was alles, ne? Also irgendwie für Krieg und Vergewaltigung als Kriegsmittel und so ein Zeug, was da irgendwie drin steht. Und dann aber so banaler Kram mit irgendwie, es muss strafrechtlich geahndet werden, wenn Frauen durch verbale Kommentare irgendwie herabgesetzt werden und so ein Zeug, was dann da auch drin steht. Das ist so diese Catcalling-Geschichte. Und das ist also echt. Oder da steht da irgendwie 30 Mal irgendwie, ja, es ist alles gleich und Gleichheit und Gleichheit, es geht um Gleichheit. Und dann wird dann da aber von Beschneidung, Genitalverstümmelung bei Frauen dann natürlich nur wieder geredet. Was können wir machen, damit es besser wird? Weniger sexistische Videospiele. Das richtet das. Denke ich. Sind Rennspiele sexistisch? Ja, natürlich. Warum? Macht und Geschwindigkeit. Fallische Werte. Aber ich tue doch niemandem weh oder so. Doch, die Gummibäume, die im Regenwald abgeholzt werden, damit das Gummi von den Reifen hergestellt wird. Aber das ist die Vergewaltigung von Mutter Natur. Das sind doch virtuelle Reifen. Ja, das ist ja, was die hier auch schon wieder behaupten, ne? Dass das angeblich nicht gehen würde, wenn man den Leuten droht, dass das noch gar nicht strafbar wäre. Stand ja auch in diesem süddeutschen Artikel, dass das eigentlich auch nicht stimmt. Das haben irgendwie die Richter da irgendwie erfunden. Das ist totaler Bullshit. Ich werde dich töten, wenn du nicht mit mir schläfst. Nicht strafbar, aktuell, wenn du nicht mit mir schläfst, werde ich deinen Hund töten. Was für ein Quatsch. Also ich meine, das andere wäre höchstens vielleicht nicht strafbar, weil man es nicht glaubt oder so, weil man denkt, das ist Bullshit. So. Und ja, ich werde deinen Hund töten. Sollen die Frauen sich halt einen ordentlichen Hund kaufen und nicht solche Taschenhupen? Ey, ganz ehrlich, das ist Nötigung und Androhung von Gewalt und was weiß ich alles. Natürlich ist das strafbar. Was sind das für Spasten? Das nervt mich so sehr bei so Sachen. Warum müssen die Leute so viel lügen? Ja, die Qualität der Lügen, ne, die ist schon wirklich enorm, finde ich auch. Ja, also das mit dem Hund, da muss man schon kreativ sein. Also. Ja. Ich gehe gerade die Studie durch. Na gut, ich bin auch bei körperlicher Gewalt. Mit der Häufigkeit ist, Moment mal, ich hatte eben eins mit einer Gesamtverteilung der Betroffenen. Das sind dann die 3.174 Betroffenen. Davon sind 61,6 mit wütend weggeschubst betroffen werden. Allerdings gibt es dann auch ein mich heftig weggeschleudert, wo ich mich frage, was da genau die Unterscheidung ist. Wird denn da unterschieden, ob das geschlechtlich irgendwie, ob Ich guck gerade, ob die Gewalt beiderseitig ist, ob das da irgendwo drin steht. Wurden nur Frauen gefragt, von der EU jedenfalls, wurden nur Frauen gefragt. Ja, aber trotzdem kann doch auch eine Frau dich geschubst haben oder mit einem bestimmten Gegenstand bedroht. Ja, ja, einmal das, war es eine andere Frau und dann einmal war die Gewalt in der Beziehung beiderseitig. Dann wäre es doch aber nicht sexualisiert. Aber es geht doch nicht nur um sexualisierte, sondern auch um Gewalt. Damit man das vermischen kann. Genau, das hatten wir ja schon öfter, dass das gerne vermischt wird, damit man höhere Zahlen nennen kann. Ja, haben wir noch was? Oder war es das hier mit der Frau Leopold? Ah ja. Ja, Nein heißt Nein, nehme ich an. Vielleicht hat die Leopold ja auch die Zusammenstellung fürs Morgenmagazin gemacht mit den Tweets. Das kann auch gut sein. Das ist sogar wahrscheinlich. Aber ich glaube, das brauchen die eigentlich gar nicht, weil ich glaube, die haben genug Redakteurinnen. Das ist aber auch, ne? Naja, aber das wäre doch genau ihr Ding. Sie sollte die Tagesschau im Netzbereich verstärken. Ah, hier, Geschlecht der TäterInnen bei körperlicher Gewalt, also körperliche jetzt getrennt. Fallbasis befragte die Gewalt seit dem 16. Lebensjahr und so weiter. Nur weiblich 289, nur männlich 2145, sowohl als auch 568. Gesamt 3002. Hä? Achso, Gesamtzahl der Befragten 3000. Gesamtzahl der Befragten ist 10.264. Warum daneben? Du hast doch nur relativ kleine Zahlen genannt. Das ist die Gesamtzahl der Leute, die überhaupt Gewalt erlebt haben, ist 3002. Ah, okay. Von den 10.000 noch was. Okay. Und warte, hier war auch noch was. Da war dann nur, also das ist eigentlich methodisch gar nicht so schlecht gemacht hier mit dem, wie sich dann alles ausklammern, aber so wird es natürlich in den Medien immer nicht. War die nicht 3 von 10? Sogar so, ne? 3 von was am Anfang? 3? Doch, da war gerade 13%. Ne, das war noch weiter oben. Da 13 von 100. Ja. Ach so. Wo hatte ich es denn gerade? Hier war noch eins mit, wo war das denn? Die hatten es eben noch abgestuft mit nur geschubst und oder so weiter. Da haben sie es dann noch in so ein bisschen nach Schweregrad abgeteilt. Ah, das finde ich gerade nicht mehr, glaube ich. Ah, hier, einerseits beziehungsweise Beidseitigkeit der Gewaltanwendung. Ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, sowas. Weil dann, ja, wenn du da jemanden fragst, der sich als Opfer sieht, dann kriegst du nicht die Antwort, die du eigentlich kriegen müsstest. So, Moment mal. Gewalt Initiative der Befragten bei Viktimisierung. Natürlich ist es unmöglich, dass eine Frau damit angefangen hat. So, die verstehe ich nicht, die Statistik. Weil du sie nicht selbst gefällt. Die der Betroffenen sagen, sie hätten nie was dagegen, also nie rückreagiert. Ja, jedenfalls ist hier zum Schluss wieder die übliche Liste von Kumpels von denen, meistens nur mit Vornamen hier genannt, weil kennen wir ja eh schon alle. Also andere Blogger hier. Ausnahmslos. Helga Hansen ist ja auch schon ein bekannter Name bei uns. Das war ja, die diesen Vortrag gemacht hat, wo der Stapel dabei war. Was meinst du? Ich sag, wer ist denn diese Anne, über die sie da schreiben? Das kann man unmöglich herausfinden. Nee, lass auch lieber mal. Könnte jede sein. Ah ja, den hatte ich eingereicht, auch wieder, das war eigentlich nur so eine kurze Notiz. Nachdem wir letzte Woche schon kurz diesen Escapist-Artikel angesprochen hatten, der so ging in Richtung, jetzt hört mal auf, die Leute alle in eine rechte Ecke zu stellen, geht's jetzt weiter, der gleiche, also der ich glaube, das ist der Chefredakteur von denen, nimmt sich das halt Ganze nochmal vor, ja, ihr seht es ja da, Discrimination bad, Affirmative Action good, Affirmative Action, Discrimination bad, therefore good, bad. Also hier wird auf die Schippe genommen, wie in Amerika momentan der Diskurs halt auch immer mehr auseinanderfällt, weil einfach diese ganzen Labels vorne und hinten nicht funktionieren. Und weil Vorurteile halt auch einfach ein Teil, also das Beklagte ist, die Logik den Leuten fehlt, einfach auch zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert in der Gesellschaft und dass sie alles mit ihren tollen College Aktivismus und so. Einfach, sie ignorieren dabei die Logik. Ich muss nur nochmal an diese Frau denken, da bei diesem Orlando Vigil in Missouri, die sich da hingestellt hat vor den trauernden Leuten, die sich irgendwie auch aus der schwulen Community da in Missouri zusammengefunden hatten. Und sie hat sich da hingestellt und hat gesagt, eigentlich im Endeffekt so, ja, das ist halt, weil ihr einfach auch Black Lives Matter nicht genug beachtet. Und wir sind halt auch wichtig. Und hat dann im Endeffekt Leute, weiße Schwule dazu gezwungen, mehr oder weniger den Platz zu verlassen, weil sie ihr nicht zugestimmt haben und dazwischen gerufen haben. Es ist feels. Ja, super. Ja. Logic is dead. Feels also new fact. Ja, also der Escapist erholt sich einfach langsam. Der ist ja schon lange eigentlich zumindest in the closet Pro Gamergate gewesen oder hat es zumindest erlaubt, aber so langsam glaube ich, passt das Titelbild ganz gut, die alten Säulenheiligen verlassen das Gebäude so ungefähr. Ja, hatte ich noch was Lustiges gefunden. Und zwar diese Zwergnummer von der SZ. Die haben ja was über Kleinwüchsige geschrieben. Ich habe zuerst nicht gemerkt, in welchem Zusammenhang, weil ich nur diese Mecca-Tweets da irgendwie gesehen habe, wo die das hier, diesen Zitat, Kleinwüchse begeistern, schon deshalb, weil von ihnen ein märchenhafter Zauber ausgeht, weil sie wie Erwachsene wirken, die meinen Kinderkörper gesteckt hat, weil sie sich eh nicht komisch bewegen, wie schlaksigen Riesen, Stan Laurel oder Jack Tati, kenne ich nicht, weil ihre Stimmen piepsen, als hätten sie Helium eingeatmet. Und was ich auch lustig fand, die Tonlage von Kleinwüchsigen ist meist noch höher als die von Frauen. Das ist beeindruckend für alle jene, die ihren Stimmung überstanden haben. Wo die also von Männern reden, ne, höchstwahrscheinlich. Und es haben sich halt alle irgendwie drüber aufgeregt, über diesen ganzen Kram, inklusive irgendwie die Vorzeige Kleinwüchsige aus Deutschland, die ja bei mir aus Hannover irgendwie kommt, diese kleine Feministin, die auch auf diesem Twitter-Bild da damals zu sehen war, von wegen die ausnahmslos Clique ist hier, um sich über das weitere Vorgehen mit uns zu unterhalten, Twitter Deutschland. Und dann haben sie jetzt hier zurückgerudert und hier irgendwie gesagt, die Absicht dieses Textes war, menschliche Verschiedenheit als positiv und bereichernd herauszustellen. Doch insbesondere die Verwendung des Wortes Zwerg läuft diesem Ziel zuwider, weil es Kleinwüchsige verletzt und sie nicht als vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft erscheinen lässt. Ja, keine Ahnung, aber das werden sie denen wahrscheinlich gesagt haben und die werden wahrscheinlich gesagt haben, danke liebe Leser. Wobei es in diesem Fall dann auch endlich mal ein Fall von Gehorsam gegenüber von Menschen ist, die wirklich also mit denen sie sich nicht verscherzen dürfen, weil sie sonst ihre komische Zeitung wahrscheinlich nicht mehr lesen würden. Und es ging also um den Tod von dem Schauspieler mit Michu Saros oder so ähnlich. Das war wohl der in dem Alf-Kostüm von der Fernsehserie Alf. Und über den hatten sie halt geschrieben mit diesem gerade zitierten Auszug. Naja, das war ja noch dieses, was ich rausgesucht hatte, hier diese Dame, die Autistin, eben aus dem Tagesschau-Ding, und das ist hier irgendwie ihr Buch, How to Date an Autistic. Und die andere, Tante Polly, ist hier auch mit Zurek-Freundin. Und darunter jede Menge Leute, die ja nicht so ganz ihrer Meinung sind. Ja, und dann habe ich hier noch dieses Video, das ist die Woche rumgegangen, hier von dem YouTube-Kanal Retron. Der macht normalerweise, unterhält er sich da irgendwie über Retro-Spiele, die man auf dem Mac spielen kann, auf seinem Kanal. Und er hatte jetzt auch ein Video gemacht, wo es um seine Erfahrungen mit den Flüchtlingen ging, weil er halt eben sich angeboten hatte als Flüchtlingshelfer und dann da so drei Fälle schildert, die ihm da untergekommen sind und die ihn an dieser ganzen Sache also sehr stark haben zweifeln lassen. Und das Heftigste, fand ich, war, dass er da geschildert hat, wie der eine da also ganz außer sich war, als er ihm gesagt hat, dass er nicht an irgendwelche Götter glaubt und keine Religion hat und sowas. Und halt eben auch die Anspruchshaltung von diesen Leuten hat ihn halt auch ziemlich desillusioniert, dass sie halt alle meinen, sie kriegen in Deutschland Geld umsonst und eine große Wohnung und weiß der Teufel nicht was alles. Und dass sie also auch nicht zwangsläufig überhaupt irgendwo wegfliehen mussten, sondern halt eben nur gegangen sind, weil sie sich ein besseres Leben, einfaches Leben irgendwie erhoffen. Und ja. Darüber hat er ein Video gemacht. Und dieses Video hier, was ich jetzt hier gerade einblende, das ist nochmal quasi der Nachtrag nach den Reaktionen, die er darauf bekommen hat. Und die kann ich beide sehr empfehlen. Die waren auf jeden Fall ganz interessant zu sehen. Und also ich kaufe ihm das auch ab, dass er nicht irgendwie da eine Agenda oder sowas mitmacht, weil dafür hat er einfach auf seinem Kanal schon zu viele Videos, die sich mit nichts Politischem irgendwie beschäftigen. Und er sagt halt auch die ganze Zeit, dass er da nicht politisch irgendwie unterwegs ist, das nur so aus humanistischen Gründen gemacht hat. Und das glaube ich ihm auf jeden Fall. Also das ist sehr glaubwürdig, so wie er das sagt. Am beeindruckendsten fand ich, dass er gesagt hat, dass die Leute immer wieder zu ihm kommen und sagen, hier in Syrien hat man gesagt, in Deutschland muss man nicht arbeiten. Das scheint da wirklich so verbreitet zu sein, ne? So wie er das erzählt hat. Schon irre. Nochmal kurz zu der Studie. Es muss sich wohl die zur sexuellen Gewalt die sind wohl relativ gut nach Strafrecht vorgegangen. Also das und da war es dann bei den 10.264 Befragten Leute, die mit Ja geantwortet haben, bei 1.312. Also jetzt mit Gewalt, versuchte Gewalt, unter Androhung und unter Nötigung und so weiter. Also da kommen die 13 von 100 her. Da kommen 12,8 her. Ja, gut, da hat es halt aufgerundet. So viel Fairness wollen wir gelten lassen. Beim Mündlichen war es dann 11,5. Also ich muss mir jetzt nochmal alles angucken, aber ich bin auch kein guter Statistiker, insofern das... Da müsste ein Profi ran im Prinzip, um zu prüfen, aber es sieht eigentlich nach einer ganz guten Befragung aus. In dem, also eben beim Gewalt ist es so, aber zum sexuellen Gewalt haben sie sich, da haben sie auch spezifisch die Paragraphen, nach denen sie vorgegangen sind, zitiert. Ich müsste dann nur noch mal gucken, welche Fragen sie genau gestellt haben. Aber ja, so wie es jetzt aussieht, ist das wohl nur der Bias, der da mitschwingt, welche Leute überhaupt auf so einen Fragebogen reagieren. Das ist natürlich wahrscheinlicher, dass Leute auf so einen Fragebogen reagieren, die vorgeschädigt sind. Nochmal zu dem desillusionierten Flüchtlingshelfer. Also ich habe zwei Straßen von mir entfernt, schon ein Flüchtlingsheim. Und ich gehe halt immer mal wieder, wenn ich mit meinem Hund bin, gucke ich, ob da halt die Kinder rumspringen. In dem Flüchtlingsheim gibt es relativ viele Kinder und latsche halt dann mit denen ein bisschen übers Feld bei mir mit meinem Hund. Und da tue ich mich auch hin und wieder mit den restlichen Leuten, die halt dort sind, unterhalten. Ich meine, ich habe mich mit einem Flüchtling dort länger unterhalten, über eine Stunde. Und der meinte halt auch zu mir, dass er aus dem Iran kommt und er hatte dort einen Studienplatz und er hat dort studiert. Und er ist dann halt nach Deutschland gekommen und ist jetzt hier Flüchtling. Und dann meine ich auch zu ihm so, hey, ich bin froh, dass du irgendwie, wenn du dein Leben verbessern kannst und wenn du einen Platz hier hast, ich will hier nichts wegnehmen oder so, aber eigentlich haben wir Leute, die vor Krieg und Verfolgung flüchten, eingeladen. Also weniger Menschen aus dem Iran, auch wenn im Iran vieles nicht gut läuft. Und der wollte das halt auch nicht unbedingt so gerne hören. Also, aber ich habe mich dann noch länger mit ihm unterhalten und ich habe mich gut mit ihm verstanden, aber da kann ich das halt zumindest in dem einen Fall auch sagen, der ist halt aus dem Iran, hat nichts mit Syrien zu tun. Und er hatte dort eine Ausbildung und war auch nicht irgendwie verfolgt und nichts. Ich habe ihn nach Religion gefragt, ob er irgendwie Probleme hatte mit dem Regime, das hat er alles verneint. Und dann meinte er aber, er würde gerne hier bleiben. Ich meine, ich kann es ihm auch nicht verübeln, aus ökonomischen Gründen einfach mit der Welle mitgekommen zu sein, aber ich habe ihm halt das auch an den Kopf geworfen, dass das eigentlich für wirklich bedrohte Leute sind, für Leute, die wegen ihrer Sexualität verfolgt werden oder Leute, die Atheisten werden und dann Probleme mit dem Regime bekommen, dass das eher für sowas da ist, wie anstatt, dass man sich einfach hier ein einfacheres Leben macht. Also ich habe da halt irgendwie nicht so ein ganz so ein großes offenes Herz, wenn einfach jemand nur als Wirtschaftsflüchtling herkommt, weil meine Frau kommt aus einer der ärmsten Regionen aus China und sie hat sich den Arsch aufgerissen, um gute Noten zu haben, um studieren zu können, um einen Abschluss vorzuweisen, damit sie dann in Deutschland nochmal studieren kann, hat an einer privaten Uni in Deutschland studiert, war nebenher arbeiten, um sich das zu bezahlen und hat dann hier in einer großen Firma angefangen. Und ich kenne halt ihre Story und da ist halt für mich dieses, ja, ich nehme mal einem Kriegsflüchtling den Platz weg. Irgendwie tut mir das schon weh, wenn ich das höre, weil es halt einfach irgendwo assi ist. Also, aber ich latsche manchmal mit dem Hund mit ihm und er ist in Ordnung. Ja. Ja, also ich habe hier nochmal die Twitter-Seite aufgerufen von der Dame mit dem ersten Tweet. Und ich hier so schon wieder sehe hier, well-behaved women rarely make history. Ja. So viel zum Thema Glaubwürdigkeit und so. Das hat ja durchaus einen Stellenwert bei denen in ihrer Community, wenn sie sich da irgendwie als Opfer stilisieren können. Also nach dem Motto, ja, ich bin auch eine von denen, ich bin auch ein Survivor und so ein Kram. True Survival. Wenn es nicht alles so deprimierend wäre, könnte man es lustig finden. Jo, ich hatte von wegen deprimierend, hatte ich noch was letzte Tage, so eine Studie, die finde ich leider gerade nicht. Ich glaube, die war von der GEW, aber die hieß da nicht mehr. Und zwar ging es da um die Schule allgemein und wie die Leistungen so sind, wie die Ergebnisse aktuell sind, der Stand der Dinge sozusagen. Nur erstaunlich an dem Ding war einfach, dass die Geschlechterperspektive gar nicht mehr berücksichtigt wurde praktisch. Man hat es einfach rausgelassen. Und jetzt, wo die Mädchen praktisch nicht mehr hinten sind, lässt man es einfach weg. Ne? Damit das nicht so peinlich wird von den Zahlen wahrscheinlich. Also, wie gesagt, finde ich jetzt leider gerade nicht. Wenn ich es finde, poste ich es nochmal rein. Das ist eben auch schön umgerichtet. Ne? Wie war denn das Niveau insgesamt? Von der Studie oder wie? Also, ja, oder was haben sie denn, was sagen sie denn? Können die Kids irgendwie? Sie sagen sozusagen, dass die Mädchen ihren Vorsprung halten konnten. Punkt. Ne? Nichts weiter eben, das ist ja das Fiese. Es steht eben nichts drin, ne? Die lassen das einfach weg, die Sichtweise. Problem gelöst für alle Zeiten. Genau. So das ist so das Krasse eigentlich, so diese. Der Hinweis am Ende, kann ich mich erinnern, habe ich gelesen, war dann so nach dem Motto, ja, im Arbeitsleben muss aber noch viel getan werden. Ne? Mhm. Aber die Jungs haben doch auch weiterhin ihr Privileg. Also das Ding, was hier inzwischen ja, den baumelt, ist das, glaube ich. Ach komm. Ja, also dieser Unterschied, ne, wie es jahrelang irgendwie ist, von wegen so, ja, die Frauen sind ja schlechter, mit anderen Worten, die werden unterdrückt. Aber jetzt sind sie besser und da hast du, ja, sie sind besser, das haben wir ja schon mal gesagt. Ja. Hm. Ah. Ja, aber was da. Das ist die große Frage, was tun, damit das irgendwie aufhört? Crowdfunding, um eine Nuklearwaffe zu bekommen und dann einen Atomkrieg zu provozieren. Lieber so einen großen Kampfroboter. Ja. Also eine Wasserstoffbombe, die nur eine Sache kaputt macht. Eben. Ja. Menschen oder Sachen oder nur Frauen oder nur Männer. Virus gegen Extremisten. Sobald du extremistisch denkst, schaltet das einfach alles ab. Du fällst um. Ja, weiter diskutieren, mehr kann man auch nicht machen. Sachen herausstellen. Nee, Propaganda öffentlich als Arbeit, ne? Sehe ich auch so. Wo ist jetzt hier, habe ich gesehen, auf Kotaku in Action, da war ja so ein Typ, der hat auf dem kleinen Con in Amerika ein Gamergate-Panel gemacht. Der macht jetzt sein nächstes. Also da muss ich auch sagen, Hut ab, der reist da irgendwie durch die USA und geht auf die Cons und sagt praktisch den Nerds an der Basis mal, wie das wirklich gelaufen ist. War das der South by Southwest-Kerl, der da auch saß, wo eigentlich Mercedes Carrera dabei sein sollte? Das weiß ich nicht, ob der das ist. Nee. Ich habe nur auf KIA ist relativ weit oben, ist glaube ich gestickied. Okay. Ich weiß nicht, ich hatte im Forum noch den einen Artikel von Matt Lees gepostet. Da waren eigentlich auch ein paar richtig schöne Sachen drin. Warte mal, kann ich ja mal einblenden. Ja, ihr seid noch auf mir drauf. Ich muss hier erstmal sortieren, irgendwie spinnt da mein Browser. Wenn ich was einblenden will, muss ich es im separaten Fenster haben. So, hier. Twitter verbessert die Blockierfunktion, habe ich auch letzte Woche gelesen. Ja, haben wir auch am eigenen Leib erfahren. Ach so. Weil geblockte Personen kannst du jetzt nicht mehr zum Beispiel mit TweetDeck abonnieren. Also jemand, der dich geblockt hat, den kannst du auf TweetDeck nicht mehr abonnieren. Aber du kannst es auch immer noch sehen im Prinzip, ne? Auf den, natürlich, du kannst auch sagen, bitte mach mir so ein Dings, wo jede Meldung von dem User vorkommt. Das ist genauso effektiv. Ja. Ja, und hier haben wir Matt Lees, seines Zeichens auch eine Gamergate-Figur, sag ich mal. Am Anfang von Gamergate war das jemand, der sich sehr laut und sehr schrill für die progressive Sache ausgesprochen hat, auch so jemand, der sagt irgendwie, dass Spieler erwachsen werden müssen und mehr sein müssen und bla bla bla bla bla. Wer mehr über ihn wissen will, es gibt von Sargon ein sehr gutes Video über ihn aus Sargons Anfangszeit. Das ist sehr lustig und da lernt man ihn näher kennen und er, nachdem er irgendwie sonst wohl keinen Job mehr kriegt, schreibt er jetzt bei Cool Ghost seinen eigenen Blog, den man auf Patreon unterstützen kann. Und er schreibt darüber, dass Orlando eigentlich zu einem Umdenken auf der E3 hätte führen müssen. Die E3 war ja diese Woche mit den ganzen großen Präsentationen. Mir hat Sony ganz gut gefallen. Aber in den ganzen Präsentationen gab es halt Waffen. Und das hat Matt Lees halt nicht gefallen. Also, that a conference this year should showcase a new shooter less than a day after one of the worst recorded acts of firearm terrorism in history, without so much as having the broader decency to begin that same presentation with perhaps a mention, perhaps a moment of silence. Warum? Also, hatten die nicht alle diese Regenbogen-Dinger da irgendwie um? Also ich habe bei diesem, was war das? Ich glaube, von Bethesda hatte ich das irgendwie einen Ausschnitt von gesehen, da hatten die alle so ein Ding an. Ja, die waren alle bei eigentlich allen Präsentationen auch. Irgendwie gab es Schwarz oder Regenbogen oder was auch immer. A culture doesn't exist in a vacuum, and yet video games culture seems adamant that it does. While the world around it fractures and changes, events like E3 simply plod on. Willingly blinkered? Ach so, geködert irgendwie wahrscheinlich. Das sind Köder selber schlucken. Freiwillig. Ja, also, das ist der übliche Drivel. Und dann wird über Hype-Kultur noch abgerotzt, als wenn sie da nicht ein Teil von wären. Und dann sind es natürlich noch, wo ich völlig d'accord mit ihm bin, Remakes, Reboots und der ganze Scheiß. Ja, aber das ist eure Generation, die das schafft. Meine Generation hat die coolen Spiele gemacht, wisst ihr? Und seit ihr komischen Hipster da dran seid, kommt nur noch Scheiß raus. Wie bei Musik. Tut mir leid. Ich meine schon allein das Ding, Gaming Culture doesn't exist in a vacuum. There was a shooting. Ich meine, keine Ahnung, dem sein Vater findet, dass die Taliban eine gute Sache machen. Mhm. Und ich weiß nicht, hat das vielleicht nicht noch mehr was damit zu tun, dass er Gewalt gegen Schwule anwendet, dass sein Vater eine politische Bewegung gut findet, die was gegen Schwule haben, oder hat das wirklich was mit Videospielen zu tun? Also einfach nur dieses logische Ding, das ist wie, wenn du sagst, hey, die Meere werden verschmutzt mit Plastik und wir müssen das jetzt verbieten, dass man nicht mehr an den Strand geht, weil dann werden die Meere nicht mehr verschmutzt, weil man dann ja das Meer nicht mehr erreichen kann, weil Strände jetzt blockiert sind. Mhm. Also das ist so eine hirnverbrannte intellektuelle Horror-Freak-Show einfach nur. Also, keine Ahnung. Das ist. Man will nicht den Muslim vor den Kopf stoßen und dann tut man das mit den Gamern. Oder keine Ahnung. Das ist. Wie schafft man das? Wie schafft man so Gehirnakrobatik? Das ist. Ja, ich meine, es ist ja völlig klar. Sie haben in uns einen Feind gesehen, den man besiegen kann. Die Muslime, da beugen sie sich schon lange vor, weil sie genau wissen, da haben sie eh keine Chance. Keine Ahnung. Aber die hauen doch immer auf Leute drauf, wo sie denken, okay, die stehen noch tiefer in der Nahrungskette als wir. Die können wir jetzt mal richtig abziehen. Ja, vor allem, sobald einer sagt, blablabla, Culture doesn't exist in a vacuum, da weißt du, dass sie keinen einzigen originalen Gedanken in ihrem Kopf haben. Weil das ist der pure Anita Sarkeesian Talking Point. Also, mein Lieblingsabsatz folgt jetzt, ja, den will ich in Gänze rezitieren. Ne? We're looking at a culture that collectively decided that it was okay to start marketing shooters less than a day after a man with an assault rifle killed 50 people. That's fucked. In the wider context of the tragedy, it only gets worse. We live in an era which seems increasingly plagued by violence carried out by men who've somehow grown up to harbor extremely specific, damaging ideas about what they think it means to be a man. And yet, the horrors are ignored. The cycle continues, and E3 continues to peddle a carousel of rubbish macho dreams. Aber da hast du es direkt schon, ne? It seems to be. Wieselwort. Weil in Wirklichkeit ist die Gewalt rückgängig in der Gesellschaft. Ja, aber bei diesem geistigen Erguss, den dieser Absatz darstellt, dieses... Zoe, bitte beachte mich auch. Hier, blend mich mal kurz ein. Es gab nämlich einen Vorschlag, wie Overwatch aussehen würde, wenn man die Gewalt rausnimmt. Ja, Mann. Kinderspiel. Den fand ich gut. Laser-Uschi spielt es ja recht aktiv, habe ich gesehen. Sie streamt sogar, aber ich habe es mir nicht gegeben. Sie macht die übelsten Scrubs-Mistakes. Sie läuft als Mercy vor und nimmt dann die Gun, anstatt ihre Teammitglieder zu heilen, und schießt dann Leute an. Und stirbt also dann. Und wird gemördert. Keine Ahnung. Ich würde genauso gut spielen, aber okay. Wenn du einen Healer spielst, verwendest du deine Waffe nie. Nie. Du guckst, dass du überlebst und dass du heilen tust. Du schießt. Du schießt, wenn du alleine irgendwo getroffen wirst. Aber du. Für den Feminismus. Fantastisch. Dass die Frau, die nicht verstanden hat, dass sie heilen soll. Ja. Nein, die emanzipiert sich von dem üblichen gesellschaftlichen Bild, dass Frauen eher Heilerberufen zuneigen. Sie lebt das zwar aus, aber sie sagt gleichzeitig, nee, dich heile ich nicht, du bist ein Mann. Das ist schon sehr ausdrucksstark, was sie macht. Ich meine, wenn du Damage dealen möchtest, dann spiel bitte einen Damage Dealer und keinen Heiler. Ja, hey, mit Mercy kann man super Damage dealen, man muss ja jemand anderem den Buff geben. Ja, genau. Mit TF2 auch irgendwie nur Stunden mit dem Soldier, genau deswegen. Oh Mann, ey. Habt ihr letzte Woche diese gendergerechte Begrüßung gesehen? In so einem Landtag war das? Von der AfD war das. Das war super. Ja, von der AfD, jo. Ja, man hätte das, finde ich, also sie hätten jemanden mit mehr komödiantischem Talent dahinstellen sollen. Er hat das ein bisschen sehr trocken gemacht, da hätte man noch viel, viel mehr Spaß mit haben können. Ach, ich fand gerade dadurch, dass es so trocken war, war es cool. Loriot hätte es am besten gemacht. Ja, aber ich meine, die meisten Leute können doch die Bundesländer nicht alle aufzählen. Wie soll man sich dann 50 Geschlechter merken? Keine Ahnung. Also, ganz ehrlich, das ist... Ich weiß nicht, 5 oder so, okay, könnte ich vielleicht noch ein Auge zudrücken, aber... Erklär mal. Weißt du, wie das ist? Du machst die Tür auf und da, überall sind Ameisen auf einmal. Ja, das stimmt. Warst du noch nie irgendwie in fernen Ländern? Du darfst denen keinen Fußbreit geben. Guck doch mal, wie es jetzt auch wieder ist. Es war auch wieder jetzt großes Geheul gewesen, weil irgendein japanischer Producer sogar offen gesagt hat, ich bringe das Spiel nicht, weil das ist mir zu anstrengend mit den ganzen besonderen WWchen und Begebenheiten. Ja, das war das erste VR-Dating-Sim. Was jetzt nicht in den Westen kommt wegen der Sache. Wobei sie hatten auch gesagt, dass es halt viel Aufwand wäre, das Lip-Syncing auf Englisch dann hinzukriegen. Aber naja. Ja. Was sie dann halt auch gesagt haben, war mit, ey Leute, ihr wisst, wie das Klima im Moment ist mit Frauen und Gender und was weiß ich, und da haben wir keinen Bock drauf. Hideo Kojima hat ja auch nach der E3 nochmal so einen schönen Tweet gemacht, dass er sich freut, dass auf der E3 irgendwie die Gamer zusammenkommen, egal welchen Geschlechtsalters, Hautfarbe, Scheiß drauf, und das Gaming zelebrieren. Also auch nochmal so wirklich so, die Leute, um die es geht, die wissen schon. Ja. Fans sind. Ja, so was Ähnliches kam doch auch von Twitter, glaube ich, ne? Dass der Chef da von Twitter gesagt hat, also dass ja, so richtig was verbieten und Sprache wollten sie eigentlich lieber nicht, ne? Deswegen habe ich das auch mit den Meldungen, glaube ich, im Hinterkopf gehabt, dass die Meldungen eben so wichtig sind bei den Sperrungen, ne? Okay. Also die wollen das nicht unbedingt, die Chefs. Kann ich auch verstehen. Die sind halt auch irgendwo so der Spielball. Ich meine, was willst du denn, wenn du ein großer Firmenchef bist, dann wirklich machen? Natürlich hast du deinen Public PR. Wenn du dann denkst, okay, das gibt mir ein paar Positivpunkte, dann machst du das halt, was da irgendwie eine Masse irgendwo fordert. Aber Man muss halt abwägen, ne, ob das jetzt die eine Masse, ob die jetzt mehr positive Punkte bringt als die andere oder so. Ne? Ach, Onkel Hideo, traue ich das schon zu, dass er das auch meint. Hm. Er hat sich genug Scheiße für Spiele angeguckt und ist immer noch da. Ja, das stimmt. Und wie gesagt, also die Sony-Pressekonferenz hat mich wirklich schwer beeindruckt, muss ich schon sagen. Hat die jemand gesehen? Nö. Die hatten ein fettes Orchester da vorne. Dann diese Morpheus-Brille für vorgestellt, oder was? Luxemburg-Stiftung eine Broschüre über das Thema Sexismus zu schreiben. Die Dien. Was? Chris? Sony? Vorher. Chris und seine Sexismus-Studie. Ja, ich wollte mir das gerade mal anhören. Ich hätte ein bisschen runtergeladen von der Luxemburg-Stiftung, aber ich wüsste jetzt nicht, wie das noch eingestellt ist hier bei mir. Gut, offenbar war es noch auf übertragen gestellt. Aber wir könnten das eigentlich, ich werde mir das gleich mal anhören. Wenn das interessant ist, können wir das auch nochmal durchhören. Das ist nur 6 Minuten lang oder so. Ich werde mich dann nochmal. Müssen wir dann eigentlich alle 20 Sekunden pausieren, weil wir sonst einen Copyright-Strike bekommen oder nicht? So wie bei den Amis. Solange wir darüber diskutieren, uns kritisieren, müsste es eigentlich ordentlich sein. Ich weiß auch nicht, die Honey Badgers sind die einzigen, wo ich das so sehe, dass sie das machen. Ja. Wäre halt gut wahrscheinlich, weil für so Einblendung oder so, weißt du, wenn man so einen Rahmen hätte, damit dann klar ist, dass das. Die wollen wahrscheinlich sicher gehen, dass sie jetzt gar kein Content-ID oder irgendwie sowas da kriegen, also dass die Leute das gar nicht merken. Ich was sie da. Eigentlich dafür, wir lassen es auch ankommen. Ja, denke ich auch. Ja, also die hatten bei Sony ein Orchester vorne im Graben und haben dann einfach einen Trailer nach dem anderen rausgehauen und teilweise halt so Sachen wie das Remake von, wie heißt der hier, Crash Bandicoot angekündigt und die Leute sind komplett ausgerastet. Dann halt so Sachen, einfach nur dunkel, dann hast du ein Haus und jemand läuft durch das Haus und dazu fetter Orchester-Soundtrack und irgendwann formt sich halt eine 7 auf dem Bildschirm und dazu der Resident Evil-Schriftzug und die Leute wieder abgekackt. Ne? Aber durch diese Inszenierung mit dem Orchester, weil die haben ja halt auch tolle Musik, ne? Für die einzelnen Franchises, boah, Hammer. Ja, das wollte ich fragen, ob sie ihre Brille da jetzt vorgestellt haben, diese Morpheus-Brille. Ja, die haben, dieses Sony VR-Ding haben sie auch vorgestellt. Mhm. Sie haben extra so einen Block gehabt, da haben sie so 6, 7 Trailer hintereinander gezeigt, aus verschiedenen Franchises. Mhm. Das war auch schon ganz nett. Also Batman Arkham VR ist Sony exklusiv zum Beispiel. Ja. Und die ganzen fetten Serien kriegen auch entsprechende Inhalte. Also zum Beispiel das neue Zelda wird auch einen VR-Teil wohl kriegen, den du dann damit spielen kannst. Also es Sony macht da richtig Dampf. Es gibt ja viele, die das kritisieren, aber wenn das Zeug so läuft, wie ich es da in den Präsentationen gesehen habe, später, weil die haben ja auch eine neue Konsole angekündigt, die stärker sein soll, diese 4K-Update praktisch. Aber wenn das so läuft mit dem Ding, also bei den VR-Sachen, der Schauder hat die Demo von Resident Evil, was auch cool war, so die Resident Evil-Präsentation endete mit den Worten, so nach der Pressekonferenz könnt ihr euch übrigens die Demo runterladen auf PlayStation. Da haben echt ein paar Server geglüht, glaube ich. Ich habe irgendwas gehört, dass das Spiel nicht so sein soll wie die Demo. Kann gut sein, weiß ich nicht. Also der Schauder hat das Ding halt gespielt und ich dachte mir, ey, wenn ich habe ja hier nur den Prototyp 1 von der Oculus rumliegen, aber allein das wäre mir schon krass, teilweise, da in dem Haus da rumzulaufen. Da brauchst du nur noch Geruch dazu. Wie setzen die das denn um? Mit einem Pad oder so? Man kann es ja nicht immer rumlaufen, ne? Du hast, glaube ich, also ich habe gesehen, dass PlayStation Move Controller eine Rolle spielen können. Okay. Und ich denke mal, dass du einen Controller haben wirst, halt, oder war so ein Set auch, wie es Steam auch anbietet, praktisch. So. Also eine Methode, die ich irgendwo gesehen hatte, war, aber das war jetzt nicht von diesem Mainstream Oculus Rift und so weiter, sondern aber das war nur so ein Konzept, nämlich das war im Prinzip eine runde Plattform, die so im Prinzip so eine Grube bildet und lauter Rillen aus Plastik hat und du trägst dann praktisch Schuhe, wo so ein Stift drin ist. Und du kannst dann, du wirst praktisch oben festgehalten, der Oberkörper, und du läufst dann immer, also du läufst praktisch auf der Stelle und rutscht immer wieder mit den Füßen runter in die Plattform. Ja, so ist es auch gesehen. Aber was diese Stifte halt machen, das wird halt als Bewegungsinformation aufgenommen. Naja, und am Ende war es halt dann wieder dunkel, dann kamen ein Haufen sehr kryptische Sachen auf dem Bildschirm, die alle schon so alle möglichen Verdacht in die Chats gestreut und am Ende war es halt Hideo Kojima mit seiner neuen IP und der kam dann auch und hat sich brav verneigt und hat gesagt, wir machen das jetzt für Sony statt für Konami. Und ich glaube, der hat sich gefreut über die Menge an Leuten, die komplett ausgerastet ist. Also war sehr beeindruckend dazu, fand ich. Ich habe mir von den anderen nur Zusammenschnitte angeguckt, aber da fand ich es relativ blass. Ja, ich habe mich ja über Quake unglaublich aufgeregt. Weil Blast-Best-Shooter, brauchen wir das wirklich? Ja, weil ganz ehrlich, ich bin halt so, ich warte seit, also ernsthaft, seit ich von Quake 4 ein bisschen enttäuscht worden bin, sag ich mal, weil es so ein bisschen lasch war, warte ich auf ein ordentliches, neues Arena-Quake-Shooter-Ding. Und was bringen sie? Ja, Unique Hero Abilities. This is Quake Watch. So, Habt ihr gesehen, Feminist Frequency hat sich auch negativ geäußert. Sie hat getwittert, glaube ich, war sowas, ein Blog-Eintrag, dass das ein Rückschritt ist von letztem Jahr, weil ja weniger Female Protagonists und so. Ich dachte, das ist ja noch letztes Jahr war das tolle Jahr, wo der Feminismus die Spiele übernommen hat. Und wo auf der E3 ganz viele feministische Spiele angeblich waren. Weißt du, du hast mich gerade ganz übel geteasert, weil vor einem Moment hätte ich mal gedacht, was? Anita Sarkeesian findet auch, dass Quake Champions ein Rückschritt ist? Ja. Oh. Das stimme ich mal mit dir überein. mein Spiel, ich habe jetzt den Trailer letztens gesehen, der war aber gar nicht irgendwie auf der E3 so richtig da. Das war Bethesda war das, glaube ich, oder was? Ubisoft. Irgendwer hat Bethesda hat ein Call of Cthulhu Action-Ding angekündigt, was richtig, richtig geil aussieht. Nee, aber ganz ehrlich, die einzigen Male, wo ich Anita Sarkeesian generell überhaupt was Positives habe sehen, war, wenn sie ihre eigenen Produkte geschillt hat oder wenn sie Produkte von Leuten geschillt hat, wo sie Geld für kriegt. Ich sag dazu nur eins. This is feminist frequency. This is white male frequency. Ich meine, der Witz ist, mir geht ja so mit einem feministischen Thema ein Walking Simulator, der geht mir ja noch nicht mehr auf die Eier. Der kann ja ruhig existieren und alles. Ja, das war doch schon immer so. Spielehersteller würde überhaupt nichts mehr machen in der Richtung. Da würde ich lieber auch Frauen weglassen. Egal, wie du das darstellst. Wer kauft denn die Scheiße? Ja, ich meine, die sollen das ruhig machen, aber man muss doch nicht die restliche Branche dafür in den Schmutz ziehen, damit man ein bisschen besser dasteht. Das ist das Erbärmliche dabei. So, das, so nicht. Nee. So nicht. Ja, das. Klar kann man, ich meine, der Punk hat auch gesagt, Rock'n'Roll is dead und so ein Scheiß. Man kann so eine Attitüde, da muss man aber halt auch liefern. Der Punk hat geliefert. Ja? Und dann hat er aufgehört zu liefern. Nee, der liefert bis heute ganz vielen Leuten und es gibt ganz viel gute Punkmusik immer noch. Ja? Oder Musik mit Punk-Einflüssen. Ja? Also der Punk ist, aber diese Social Justice-Geschichte, da werden wir nicht so liebevoll drauf zurückgucken. Ja? Die haben halt nichts dahinter, hinter ihrem. Das Alte ist scheiße und wir haben irgendwie so eine Idee, wir machen mal ein Crowdfunding und dann setzen wir uns alle in den Kreis und gucken mal vielleicht was mit Hamburgern oder Brause oder so. Ich meine, die Erde ist 4,5 Milliarden Jahre alt und ich lebe zur selben Zeit wie Anita Sarkeesian. Oh. Brause muss erwachsen werden. Kann gar nicht sein. Justin Trudeau hat letztes Jahr gesagt, es ist das Jahr 2015. Echt? Ja. Fuck, echt, das ist... Check my Atheist. Jo, die wissen auch, wie man da vorgeht. Ne? Ich hatte hier noch so ein Ding gefunden. Und vom Stadttheater Dortmund, die haben gegen eine rechten Demo, eine Nazi-Demo was gemacht. Kann ich hier so ein Video rüberspielen oder wie ist das jetzt? Oh, da das ist nur ein ganz kurzes Teil, dass ihr das mal seht. Die haben nämlich eine tolle Aktion gemacht gegen Nazis, wo man direkt sieht, das hilft mit Sicherheit. Kannst du mal einen Chat posten, dann kann ich das eventuell runterladen und dann teilen. So. Ist das sowas wie organisierte Liebe? Ja, wir suchen ja auch nach Möglichkeiten, dass man irgendwie was macht. Dagegen. Ja, und die haben ja schon Möglichkeiten, wollte ich damit nur sagen. Die suchen sich eben welche. Die sind kreativ, weißt du? Was ist das? Oh, war ja vom Bayerischen Rundfunk Puls, ja? Puls, ja, genau. Oh je. Ja, mit die Schlimmsten. Ja, ich glaube, die ersten ein, zwei Minuten müssen reichen. Oder eine Minute oder so. Ja. How to check if a gay is dead. You ja, check his pulse. Das komische Telefoninterview ist übrigens kompletter Quark. Also zum einen ist es schlecht zu hören und zum anderen ist es wieder so das übliche, so ja, man muss Sexismus klar benennen und wird falsch drüber geredet. Es wird dann irgendwie nur so die Bürgerkelle-Sache irgendwie übernommen und bla bla bla bla bla. Wir sind die armen Opfer. Können wir eigentlich auch Laser Oshis Twitch-Stream live kommentieren, wenn wir ein Hangout haben? Bestimmt. Hate Speech. Ich habe letztes Mal ein bisschen mit diesem OBS probiert. Das ist ja dieses Open Streaming Dingsbums. Aber es, das ist Programm, ne? Ich glaube, mein Computer ist ein bisschen zu schwach dafür oder so. Ich weiß es nicht, aber so richtig flüssig lief das nicht. Hattet ihr eigentlich mitgekriegt? Da musst du halt ordentlich, da musst du einige Einstellungen am Anfang vornehmen, die halt zu deinen Internetgegebenheiten, Upload, Download etc. passen müssen. Ja, das war noch nicht mal, ich habe das einfach mal so Trockenübungen quasi gemacht. Und das ja, aber das, also dann kann es nicht funktionieren, weil du musst schon gucken, also gibt es zig How-Tos im Netz, okay. Aber es ist relativ einfach eigentlich, aber ein paar Einstellungen musst du vornehmen, damit es vernünftig funktioniert. Was hast du für einen Prozessor? Gute Frage. Weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Wie alt? Oh, du Klepp, Alter. Ohne Spaß. Das ist von 2008, mein Computer. 2008. Okay, ist schon eine Zeit lang her, ja. Okay. Kann sein. Okay, es lädt sich gerade noch. Ich habe damit mal ein bisschen rumprobiert und das war eigentlich nicht so ein Problem. Ich habe halt auch ein bisschen frischeren Rechner. Ja, solange ich nur meine Webcam dran hätte und so, war es auch noch okay. Aber als ich dann versucht habe, mein Video durchzuwursteln... Ja gut, das ist ja eher für... Also Video... Ach so, das als einfach als Produktionstool für ein Video zu nehmen, oder was? Dass du über das Video kommentieren kannst. Ja, aber generell muss ja irgendwie mal was streamen, was mehr als nur eine kleine Webcam ist, denke ich mal, im Regelfall. Okay. Hattet ihr nicht das mitgekriegt mit den, was habe ich hier, Lawsuit finds millions of uncounted Bernie Sanders ballots? Nee. Ja, der Wahlbetrug. Ach doch, das ja stimmt. Diese Geschichte ist angeblich, ganz viele Bernie-Stimmen verschwunden sind. Ja. Ja, Millionen Stimmen. Also schon irgendwie mehr. Und dann sind die E-Mails rausgekommen, dass die Democratic, also dass die Partei im Prinzip schon seit anderthalb Jahren Hillary Clinton gepusht hat und als Endkandidaten halt geplant hat und so das weiter. Ist diese WikiLeaks-Geschichte. Ich glaube, das war WikiLeaks. Ja, das hat der Assange ja angekündigt, dass er diese Woche was droppen würde, was Hillary richtig wehtun würde. Nee, was er droppt, ist aus ihren Mails und so weiter. Ja, aber es tut ihr halt weh, dass das veröffentlicht wird, wenn das halt alles stimmt, dass da die Absprachen so krass sind hinter den Kulissen. Ja, ich hoffe, der macht das. Ja, aber die Frage ist halt, ob es Auswirkungen hat. Die hat bisher noch alles weggelächelt. Die ist aber die Merkel, die hat sich da echt ein Beispiel genommen an dieser Teflon-Oberfläche. Ja, ich habe jetzt gestern erst noch so alte Videos von Christopher Hitchens gesehen, wie er über sie geredet hat, über die Clinton. Und das war auch schon ganz schön krass. Er meinte so, ja, die Clintons nehmen von jedem ausländisches Geld, hier alles, was sie kriegen können, nehmen sie alles irgendwie. Und die Leute haben ja auch schon vor einer Weile gesagt, dass diese Global Initiative auch irgendwie so ein Geldwäsche-Ding sein soll, um irgendwelche ausländischen Spenden da irgendwie zu den Demokraten umzuleiten oder so. Ich meine, die Clinton macht's halt wie die Merkel. Wenn vor der Merkel alle Leute stehen, schreien und toben, dreht sie sich um und sagt, die stehen alle hinter mir. Ja gut, dann fahre ich das mal ab hier. Ich habe schon gesehen, da ist Musik dabei, aber es ist, glaube ich, irgendwelche Antifa-Musik, die ist wahrscheinlich nicht vertreten. Okay. Dortmund, Samstagnachmittag, 16.20 Uhr. Hier marschieren heute fast 1000 Nazis auf, um mit stumpfen Parolen durch die Straßen zu ziehen. Und diese beiden hier haben etwas dagegen, Serafine und Arthur. Doch was sie und ihre Mitstreiter planen, ist ein gewöhnlicher Protest. Ja. Cool und kreativ wollen sie den Nazis den Spiegel vorhalten. Und zwar hiermit. 1,50 Meter mal 1,50 Meter große Würfel. Beides mit einer Silberfolie. Okay. Ja, damit schaffen wir es. Okay, ja, wenn wir die Dinge auch hinkriegen, haben wir schon einen Planungsstab gegründet. Wenn wir schon größer machen als die, dann klappt das bestimmt. Arthur und Serafine. Aber sind nicht so Dinger Pauschallauf-Demos verboten, weil du damit potenziell Lokale... Ja, haben sie auch kaputt gemacht, meine ich, hinterher, die Polizei. Hm. Das ist Körperpanzerung. Ja. Irgendwie sowas, ja. Auch so Arthur und Serafine. Arthur, Serafine und Kipster. Ja, ich finde, das war ja auch lustig, so dieser Spruch von wegen so, ja, die plumpen, wie war das, die plumpen Aussagen irgendwie so. Und, stumpfe Parolen oder so. Parolen, ja, die haben sie nicht gezeigt, stumpfe Parolen, stattdessen haben sie so eine stumpfe Antifa-Musik da irgendwie eingeblendet. Ja. Und irgendwie so, ja, jetzt kommt unser kreativer Prozess. Ja, genau so weit denken die, aber deswegen sieht das auch so scheiße. Und deswegen ist ihre Musik so scheiße. Und deswegen... Oh, fuck, echt. Antifa, ey. Grauner. I can't believe it's not fascism. Antifa. Also, was ist eigentlich nochmal der Unterschied zwischen Antifa und Schwarzer Block? Ist das so wie mit Taliban und Al-Qaida? So ja, ähnlich. So in etwa. Schwarzer Block ist vom Staat, dachte ich. Schwarzer Block mit G. Könnt ihr das Video weiterspielen? Ich möchte wissen, wie es Arthur und Serafina weitergegangen ist. Sie okay, wurden von ich? Einer Dampfwalze überrollt. Oh, ist das ganz geben? Okay. Arthur. Team Serafine. Mehr Frauen in... Mehr Frauen in Protestkultur. Boah, ganz ehrlich, ich möchte nicht wissen, wie ich mich in 20 Jahren fühle, wenn die alle irgendwie Gandalf und Merlin und so weiter heißen. Oh. Und Naruto und was weiß ich alles. Oh mein Gott. Okay. Ich hoffe, wir haben ganz viel Spaß. Ich hoffe, ganz viele Leute fühlen sich ermutigt. Wir haben ganz viel Spaß. Das könnte auch kann nicht Fools mal ihren Nachnamen schreiben. Das könnte auch Fools for Action heißen, weißt du? Useful Idiots. Fools for Action. Alles gut. Das ist eine schöne Initiative, Fools for Action. Oh Mann. Und die Gegenseitigkeit kann sich dann Fools for Action. Liebe Mitbürger, der Rechtsruck ist da. Deutschland schaut in den Abgrund. Ich hoffe, wir haben alle ganz viel Spaß. Oh Mann. Aber nein, der Rechtsruck, der ist gefährlich und der ist ganz ernst. Ich ermutigt, dass man politisch aktiv werden kann. Und politisch aktiv? Oh, Alter. Aber warte, wenn es jetzt nur aktiv wird, weil da irgendwelche Nazi-Deppen rumlaufen, dann ist sie doch auch reaktionär. Tja, ja, hallo. Ganz ehrlich, ich habe nie verstanden, was an dem Label reaktionär irgendwie schlimm sein soll. Naja, also die reaktionären Kräfte, so um Metternich und so, das war schon scheiße damals. Okay, ja, so in deiner Jugend. Metternich also, kenne ich nur aus Sekt aus dem das einzig Politische, was man da vielleicht so sagen kann, ist irgendwie, dass diese komischen Ballons, die sie haben, schlecht zu recyceln sind oder was, weiß ich nicht was. Aber ansonsten... Vielleicht auch, dass wir die Nazis am Marschieren aufhalten können. Ja, genau. Demokrat. Da hatte ich eine Diskussion mit einem Freund von mir drüber, der auch bei einer Gegendemonstration war und die haben denen dann die Straße zugestellt. Leute, egal was die zu sagen haben, die haben ein Demonstrationsrecht und die haben ihre Demonstration angemeldet. Also... Ja, da sind die alle ganz stolz drauf, auf ihre Anzeigen wegen Verstoß gegen die Versammlungsfreiheit. Ja, ja. Aber auch diese ganze, das ist auch so kindisch. Ich mach dir deine Sandburg kaputt, dann beim nächsten Mal kommen wieder die anderen und dann will es wieder keiner gewesen sein, wenn einer heult. Ja. Also ich war zweimal auf so einer Gegendemo zum Aufmarsch verhindern und beides Mal sind die Nazis nicht aufgetaucht. Dann hatte ich keine Lust mehr. Das ist natürlich auch geil. Ja, wir möchten eine Demonstration, wir haben 10.000 Leute. Die möchte ich schon mal anmelden, die ist für den... Ja. Oh, das wäre doch geil. Das wäre eine super Trollaktion. Irgendwie in 10 deutschen Städten so richtig dicke Nazi-Demos ansagen und dann stehen die Demonstrationen da. Ja, aber ich befürchte, wenn du sowas machst und das dann nicht wahrnimmst, dann kannst du auch bezahlen hinterher für den Spaß. Mhm. Meinst du? Also ja, hier in der Nähe bei mir hat das eine Gemeinde sehr schlau gelöst. Da haben sie halt versucht, weil die irgendwann da wohl schon einen Grundsatz Braune gab, haben die versucht, da eine große Veranstaltung aufzuziehen, die für das kleine Dorf praktisch wie ein Volksfest gewesen wäre. Aber die haben dann schlicht und einfach denen eine schöne Route im Gewerbegebiet ausgewiesen. So kann man es ja auch machen, wenn man die Nazis nicht sehen will. Ja. Ja. Aber dann finde ich, sollten die gewalttätigen Linken auch bitte draußen auf dem Parkplatz beim Gewerbegebiet demonstrieren und nicht in der Stadt. Ja, schon. Ja, in Hannover schicken die Leute auch immer auf den zentralen Omnibusbahnhof, ehemaligen Platz. Das ist halt so ein breites Ding direkt hinterm Hauptbahnhof, wo du halt so eine schöne Schneise machen kannst, wo die durchmarschieren. Und da können sie auch nichts kaputt hauen. Okay. Daher ist das dann immer so. Bitte mal das demonstrieren. Der beliebte Ort. Schauspiel Dortmund. Soll ich nochmal weitermachen? Ja, mach weiter. Die Gruppe macht sich auf den Weg. Ziel ist eine große Gegendemo, die den Nazi-Aufmarsch blockieren will. Die Idee von der Spiegelbarrikade ist, dass wir mit Leichtigkeit an diese Sache herangehen und immer spielerisch bleiben. 11 Uhr Dortmund Hafen. Die Gegendemonstranten sind jetzt versammelt. Unterwegs werden die meisten Würfel aufgeblasen. Aber statt vor den Nazi... Das sind auch so paar aufgeblasene Würfel. Meine Güte. Die Gruppe vor der Übung von Sauerstoff. Der Polizei zum Stehen. Kein Vor, kein Zurück. Sie sind eingekesselt. Eine Blockade der Nazis ist hier nicht drin. Genau, ich denke, wir fangen an, die andere Richtung zu laufen. Die Gegendemo wird... Das ist Strategie, Alter. Der Typ. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt uns schon umdrehen, aber Jetzt alle hier. Ich glaube, wir fangen an, die andere Richtung zu laufen, nach rechts oder wie? Aber dreht euch nur nach links um, nicht nach rechts. Ich glaube, wir fangen an, in die andere Richtung zu laufen. Meinst du das politisch oder sexuell? Immer von Tränen Gas. Barrikade. Aber einige Demonstranten stürmen damit offenbar die Absperrung. Die Polizei nennt das Schutzbewaffnung und zerstört viele der Würfel. Eigentlich will das Team von Tools for Action friedlich demonstrieren und Spaß haben. Deshalb verlassen sie jetzt den Kessel. Ich fühle mich jetzt auch besser, wir sind draußen. Das finde ich schon mal ziemlich gut. Wir haben halt irgendwie nicht so Lust auf auf so harte Konfrontationen. Rippe Würfel. Ganz ehrlich, ja, wir wollen eine Gegendemonstration machen. Oh, wir haben irgendwie nicht so Lust auf Konfrontationen. Wenn wir uns nicht einfach da auf die Straße stellen können, wo die lang gehen wollen, dann ist ja auch irgendwie doof. Nee, aber auch die Ansagerin hier, von wo auch immer das läuft, sie wollten eigentlich nur friedlich demonstrieren. Leute, dann sagt eure eigene Demonstration an, dann dürft ihr demonstrieren, so viel ihr wollt. Ganz ja. einfach. Die ist wahrscheinlich angemeldet, nur die war halt wie immer getrennt räumlich angemeldet und die Trottel haben mal wieder versucht, dazwischen zu gehen. Passiert doch bei jeder zweiten von den Demos. Naja. Es ist ja immer so, du hast dann deine Gegendemo und dann treffen sich alle vorher, demonstrieren, trinken 4 Bier und sagen dann, okay, wir tun uns von der Gruppe absondern und gehen dorthin, wo man nicht hin darf. Dann schlägt man sich mit der Polizei. Die Polizei darf sich mit den Nazis und mit den Linken prügeln. Und der Polizist kommt nach Hause und denkt sich, Alter, sind die alle am Arsch. Und das passiert eigentlich jedes Mal. In Wien mitgekriegt, mit der identitären Demo, wo erst das von den Medien so ein bisschen totgeschwiegen wurde und dann am Ende mussten sie doch rausrücken, dass da jemand durch Steinwürfe vom Dach eine Platzwunde, die Identitären haben es sogar dargestellt, als hätte er sogar im Koma gelegen, die Medien bestreiten das. Inzwischen haben die Medien das berichtet, aber zum Beispiel die Großen auch teilweise, so der Standard als üblicher Verdächtiger, mit so auf identitären Demo wurde jemand verletzt. Ein Gegendemonstrant. So, dass du so lesen kannst, so, die bösen Identitären. Aber nein, ja, es war jemand, der ist auf dem Dach geklettert, hat dann die Tür aufgebrochen und hat dann Gegenstände von da oben auf die bösen Nazis geworfen. Ja, die haben es ja verdient. Das ist wieder die typische moralische Presse, ne? Wo man, okay, wir verunstalten jetzt den Satz so sehr, dass der das liest, genau den falschen Eindruck kriegt. Der nicht draufklickt, denkt halt, die bösen Nazis halt. Ja. Ich finde die Identitären auch eklig. Ja, natürlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, mir gefallen die überhaupt nicht. Und dieses, auch dass sie das griechische Symbol für ihren Scheiß da... Clown passt mir auch überhaupt nicht, aber trotzdem haben die auch das Recht zu demonstrieren, ohne Leib und Leben riskieren zu müssen, weil andere Idioten glauben, sie hätten das Recht, sie mit faustgroßen Steinen zu bewerfen. Das stört mich halt bei der Sache. Die gewalttätiger sind und die mehr lügen, sind die, auf deren Seite ich eigentlich wäre. Ja. Wenn die nicht so viele lügen und gewalttätig sein würden. Ja, wortwörtlich. Ja. Das Dilemma der deutschen Linken. Oder der Linken weltweit. Ja, ja. Ich würde sagen, das Wort Deutsche kannst du durchaus streichen. Wollen wir halt die Idee von einem sozialen Staat diesen Arschlöchern überlassen? Ja. Oder diesen Extremisten oder den Idioten von rechts oder den Leuten, die alles nur an die Konzerne weiterleiten wollen, wie die AfD? Ja. Das hat keinen Sinn. Ja. Wir müssten da selber mal sagen, jetzt die Schweiz... hat wenigstens ihre Volksentscheide. Nicht mal das ist sozial, weil wir sind so gefährliche Deutsche. Wer weiß, wie das geführt. Ja. Wir gründen die Initiative Linke gegen Links. Und die nennen wir dann Lili. Naja, was aber viel klarer wäre, wäre eigentlich diese Leute auf einer, keine Ahnung, also es ist, links-rechts funktioniert nicht mehr. Man muss halt libertär-autoritär dazu nehmen. Ja. Und ich will auch keinen autoritär links genauso wenig, wie ich ein autoritär rechts oder ein libertär rechts bis zum Anschlag will. Ich will wo möglichst viele Menschen auf diesem Planeten die Möglichkeit haben, ein vernünftiges Leben zu führen und das ist mit unseren Ressourcen durchaus erreichbar. Nur wenn wir sie so verteilen wie im Moment halt nicht und wenn wir sie alle an ganz kleine Splitterverbände geben, damit die dann für ihre Mitglieder irgendwie öffentliche Toiletten einrichten können oder anfangen irgendwie dem mehr Geld zu geben, weil er irgendwie unterdrückt ist oder was weiß ich, dann geht die ganze Scheiße doch nur wieder von vorne los. Das löst keine Probleme. Und ich sehe es als Pessimismus, aber die Leute haben noch immer irgendwann auf den Knopf gedrückt, wenn die Lage zu konfus wurde. Und die Gefahr sehe ich halt, weil viele Leute davon auch profitieren würden, wenn jemand auf den Knopf drückt. Als Druck aus anderen Kesseln lässt. Weimar. Wenn auch ziemlich geschrumpft. Ein neuer Plan wird gefasst. Über Schleichwege wollen sie zu einem anderen Spot kommen. Ob sie jetzt auf die Nazi-Demo treffen? Nur etwa 100 Meter von hier soll sie gleich verlaufen. Die Chance für eine Würfelaktion. Wir werden erst eine Barrikade aufbauen. Wenn sie dort entlang kommen, sehen sie quasi die Barrikade und dann lösen wir die Barrikade auf in eine riesige Party. Also Party heißt eigentlich einfach, dass wir alle die Würfel in die Luft schmeißen und ganz viel Spaß damit haben und dass die quasi einfach von ihrer Strecke halt aus dann unsere Würfelparty hier sehen. Die Nazis. Ja, wie hoch schätzt ihr das ein, dass sie nicht davon unglaublich beeindruckt sind? Ich glaube, sie latschen einfach durch. Also wenn mir so ein Würfel da im Weg stehen würde, hätte ich schon Angst. Also ich habe mich schon oft meine politische Überzeugung über den Haufen geworfen, weil ich einen aufgeblasenen Würfel gesehen habe. Vor allem wegen der tollen Spiegelfunktion. Und es ist auch nur ein W6, wenn es jetzt ein W20 wäre. Wenig beeindruckend. Sie sind mittlerweile in Sichtweite. Die Würfelbarrikade ist aufgebaut. Die ersten silbernen Würfel fliegen schon. Deshalb hält die Polizei die Nazi-Demo sogar kurz an. Und dann wirbeln alle silbernen Vierecke gleichzeitig durch die Gegend. Ist die Polizei den Protest nach kurzer Zeit beendet. Für Seraphine trotzdem ein Erfolg. Jetzt gerade hier war ja eigentlich ziemlich schön, dass man halt irgendwie diese hochwerfen konnte und damit einfach zeigen konnte, so hey, hier sind wir und wir haben hier Spaß. Doch ganz aufhalten konnten Arthur und Seraphine den Nazi auch mit Fingermalfarben oder Fingern von Hunden ausdrücken können. Ganz aufhalten, ne? Ganz. Und solche Aktionen sind der Grund, warum es früher mal kein Frauenwahlrecht gab. Mein also, Quatsch, aber komm, Alter! Also, wie kann man das Problem lösen, irgendwie den Leuten ihre Ideologie da irgendwie auszutreiben? Ne? Indem man irgendwie argumentiert oder indem man irgendwie sagt, ja, und dann haben sie uns gesehen und wir hatten Spaß. Und dann sagen sie so, auch jetzt wo ich sehe, wie die da Spaß haben, bin ich aber der Meinung, dass hier irgendwie Blutreinheit doch nicht so wichtig ist. Oder das, ich habe meine arische deutsche Volk oder so. Ich glaube, die haben Spaß da. Das hat mich umgestimmt. Ich habe meine Ansichten zu Gamergate komplett geändert, als ich gesehen habe, wie der DJ Phil Fish für den TM Schäfer aufgelegt hat. Die hatten da so viel Spaß. Das war so super. Da habe ich gedacht, Gamergate hat doch Unrecht. Nicht. Auch wegen der großräumigen Absperrungen. Hat der Protest denn jetzt überhaupt was gebracht? Ja, was meint ihr? Er hat doch gerade schon Ja gesagt, oder? Wird er sagen, A, ja, oder B, nein, oder C, ist es gut und wichtig, dass wir hier sind? Oder wir hatten viel Spaß. Ja, dass die Spiegelbarrikade so groß geworden ist und von so vielen Menschen getragen worden ist, das ist schon ein Erfolg. Und das entscheidet sich nicht an einem Tag. Genau, Rückspiel kommt ja auch noch dann bei der anderen Mannschaft. Da haben die Horrende aber nicht so gute Erfahrungen gemacht im letzten bei Rückspiel. Vielleicht, so meinen die beiden, müssen sich die Demonstranten auch erstmal an diese futuristischen Objekte gewöhnen. Da dran gelegen haben, auf jeden Fall. Ich denke, die waren mit der neuen Technologie überfordert. Deswegen ist auch meine vorherige Eingabe mit dem W20 ist vielleicht noch zu früh. Ja, wir sollten erstmal mit dem W4 anfangen, aber daran kann man sich auch pieksen. Ja, diese könnten schon als Waffen gelten. Also W4 ist nicht für jeden. Okay, war ja auch noch eine Anregung, sowas man machen könnte. Ne? ein Hauptgrund, warum sich jemand mit sowas wie Religion als Identität stark beschäftigt oder mit Nation oder mit völkischen Ideen, ist, dass er in seinem eigenen Leben nicht so viel Wert sieht. Er fühlt sich selber inkomplett und er ist selber in der Gesellschaft auf dem absteigenden Ast. Deswegen wird dann sowas wie die Nation oder die Religion wesentlich wichtiger, weil man dann für was Größeres steht und Teil von einem großen Ding ist. Damit könnte man sowas tackeln, aber nicht so viel. Relativismus. Ja. Ja, das ist halt dieses und wir sind ja jetzt hier weg von der Demonstration und hier geht es jetzt ja viel besser in unserem Safe Space. Das ist ja auch schon wieder so, keine Ahnung. Alter, wenn du den Bilder von der Startbahn West zeigst, sind die für ihr Leben getriggert. Oder von anderen Demos in den 80ern. Das ist echt, ich verstehe diese Leute nicht, ey. Wie hat die eine Dame auf Twitter so schön heute geschrieben? Beim männlichen Dingens einen Heulkrampf kriegen? Ach, verdammt. Da, beim generischen Maskulinum einen Heulkrampf kriegen, aber Widerstandskämpfer wären sie damals alle gewesen. Papa Verroyas, hier die Gwenny, hat das geschrieben. Finde ich sehr passend. Ja. Super. Ja. Ach also, ja. Ne, alle kleine Sophie Scholz, ja, nur ihren Arsch nicht riskieren wollen. Aber PTSD vom Twitter, genau. Ja, genau. Ja. Hätte ich eine gute Überleitung. Das wäre ein kleiner Text, den ich gerne vorlesen würde. Oh je, jetzt geht's wieder los. Why I'm not a Muslim, from Ibn Warraq. I was born into a Muslim family and grew up in a country that now describes itself as the Islamic Republic. My close family members identify themselves as Muslim, some more orthodox, others less. My earliest memories are of my circumcision and my first day at Quranic school. Psychoanalysts may make what they wish out of that. Even before I could read or write the national language, I learned to read the Quran in Arabic, without understanding a word of it, a common experience for thousands of Muslim children. As soon as I was able to think for myself, I disregarded all religious dogmas that had been foisted on me. I now consider myself a secular humanist who believes that all religions are sick man's dreams, false, demonstrably false, and pernicious. Such is my background and position, and there the matter would have rested. But for the Rushdie affair and the rise of Islam, I, who had never written a book before, was galvanized into writing this one by these events. Many of my post-war generation must have wondered how we would have personally have stood in the ideological charged atmosphere of the 1930s for Nazism, for communism, for freedom, for democracy, for king and country, for anti-imperialism. It is rare in one's life that one has the opportunity to show on what side of an important life and death issue one stands. The Rushdie affair and the rise of Islam are two such issues, and this book is my stand for those who regret not being alive in the 1930s to be able to show their commitment to a cause. There is, first, the Rushdie affair, and second, the war that is taking place in Algeria, the Sudan, Iran, Saudi Arabia, and Pakistan, a war whose principal victims are Muslims, Muslim women, Muslim intellectuals, writers, ordinary, decent people. This book is my war effort. Each time I have doubted the wisdom of writing such a book, new murders in the name of God and Islam committed in Algeria or Iran or Turkey or Sudan have urged me to complete it. The most infuriating and nauseating aspect of the Rushdie affair was the spate of articles and books written by Western apologists for Islam. Da habt ihr's. Sind wir jetzt wieder zu ernst? Das war ein ganz schöner Text. Hier, kleine Frage mal, wie steht ihr eigentlich zu Brexit? Raus mit den Briten. Ah, ekelhafte Briten will ich gar nicht hier haben. Das soll jeder entscheiden, wie er das möchte. Also, wenn die Briten das wollen, dann... Das ist nicht wirklich für die Briten jedenfalls, für uns vielleicht schon. Weil die EU könnte darunter leiden, glaube ich. Ja, aber ist die EU was ich wirklich will, in ihrer jetzigen Frage? Ne? Ja. Weil diesen aufgeblähten Beamtenapparat, den wir da bezahlen, das ist der völlige Irrsinn. Wie viel Geld wir nur in diese zusätzliche Verwaltung pumpen, die zweimal existiert im Endeffekt. Aber ich habe halt auch nicht das Vertrauen zu den Leuten in ganz Europa, die da jetzt in dem Verein drin sind, dass es, wenn es hart auf hart geht, auch funktioniert. Ja. Haben wir ja gesehen, wie toll das funktioniert. Ja. Kann irgendwie eigentlich auch nicht. Ich habe mal gelesen von dieser Geschichte mit dem Marx und so, und das war irgendwie im Ersten Weltkrieg oder was, oder davor, ich weiß nicht mehr genau. Mir war die Hoffnung sozusagen, dass man dass jetzt auch alle Proletarier aller Länder an einem Strang ziehen. Und das ist eben nicht passiert. Die Leute haben sich wieder an ihre Ländergrenzen gehalten und sich dann gegenseitig bekriegt. Ne? Hm. Und ich glaube, das kriegt man auch nicht hin. Alleine weil, ich sag mal so, Sachen wie Rente oder so, ja, das zahlen wir in unserem Staat ein und nicht in Europa oder so. Und deswegen ist am Ende das auch noch wichtiger, glaube ich. Ne? Ja, oder es wird halt dann veruntreut für den Aufbau Ost. Wobei, wenn die Rente veräuropert wird, dann wäre das vielleicht sogar eine gute Sache, weil die ja aus den deutschen Rentenkassen wird ja die ganze Zeit immer mal wieder so ein bisschen was rausgenommen. Weil ja, ich meinte damit auch nur, dass im Prinzip daher so die abgrenzende Denke herkommt, ne? Ja, es ist schon natürlich die Aufgabe von dem Nationalstaat, da irgendwo zu sagen, so, das sind jetzt hier irgendwie die Grenzen und da geht jetzt hier folgendes Gesetz und ja. Die Leute, die da wohnen, die sind so und so organisiert und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja auch ja nur sehr bedingt. Ne? Und ja. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass eine Zentralisierung oder eine Vergrößerung des Verwaltungsbereichs irgendwie wirklich was hilft. Das ist wie dieses Privatisierung ist ganz toll, alles wird günstiger, ja, fuck you. Von wegen. Also es ist alles so ein... Das sind so Wetten, das ist wie TTIP bringt so und so viele Arbeitsplätze. Das ist eigentlich die Bankenkrise in groß. Ja. Die wetten da auf Entwicklungen, die sie überhaupt nicht absehen können, wenn sie ehrlich sind. Wahrscheinlich irgendwelche großmäuligen Leute, die hauptsächlich den Euro gegen den Dollar ablösen wollten, ne? Oder umgekehrt den Dollar ablösen wollten halt. Oder dagegen halten wollten einfach. Und der Helmut wollte unbedingt noch ins Buch die Geschichte eingetragen werden. Mhm. Das war wichtig. Diesen ganzen Hackback, diese übereilte Scheiße, die Kohl da am Ende gemacht hat, mit der Vereinigung und mit der europäischen Geschichte. Oh, nur um sich den tollen Platz zu erobern. Ja. Und ihn dann gleich wieder wegzuschmeißen. Ja, richtig. Wobei Brexit vielleicht auch noch wert ein extra Stream ist. Das ist halt schon ein sehr tiefes Thema, wenn man es gut behandeln möchte. Ja, das ist wie mit der AfD. Ich finde insgesamt Europa eine gute Sache. Aber ich würde mir schon wünschen, dass jemand den Etablierten sozusagen mal in den Arsch tritt, wie es die AfD bei den Parteien tut gerade. Dieser Demokratie-Mangel praktisch in der EU ist ja auch eigentlich ziemlich groß. Ne? Das ist ja auch ein Problem. Ja. Das ist das beste Argument, was die Brexit-Leute eigentlich haben. Ja. Also das halt, man wählt da zwar für irgendwas, aber das hat nicht wirklich eine Auswirkung. Ja, und man wählt in der Regel auch Leute, die ja hier vor Ort keiner haben will, ne? Ja. Die schicken ja immer ihre Birnen dahin, die Parteien, ne? Und dann kommt da irgendwas Bieniges aber raus, ist eigentlich auch klar. Ja, und auch da, ne, das sind so unterschiedliche Vorstellungen auch teilweise von Sachen, die wichtig sind. Ne? Da hast du dann irgendwelche Grünen, die alle meinen, so, ja, hier Diskriminierung und so ein Kram muss mit irgendwelchen europäischen Initiativen angegangen werden. Ja. Und dann hast du alle möglichen Leute aus Polen und so, die meinen ja hier, Religion darf nicht beleidigt werden und das sind so diese ganzen verschiedenen Mentalitäten, die dann da irgendwie zusammentreffen und wo man dann sagen kann, das kann halt gut enden, in Anführungsstrichen, also das quasi... Also einmal, aber es gibt ja auch noch die Seite von der UN, ne? Ich meine, wenn wir jetzt an diese Istanbul-Geschichte denken oder so, das kommt ja doch teilweise von der UN, ne? Von der UN, die Saudi-Arabien von der Liste der bösen Staaten gelöscht hat, weil das Saudi-Arabien verlangt hat. Die Istanbul-Konvention ist aber auch so ein EU-Statut gewesen. Ja, ist richtig, aber so der ideologische Überbau, der kommt ja aus der UN, Frauendings, bla, wie das heißt. Ja, wo ich auch da wieder denke, dass das wahrscheinlich eher die Konsequenz ist von diesem Aktivismus, der da halt vorher... Da gibt es natürlich eins zum anderen, das sehe ich natürlich auch so. Ja. Die klopfen dann da an die Tür und sagen, hier sind irgendwelche Frauen, wir wollen uns hier für Frauenrechte stark machen, und dann gibt es halt so eine Vereinigung. Ja. Ihr Misogynisten, so nicht. Ja, aber, ja, ich denke auch, ich fände das eigentlich eine verdammt gute Sache, wenn Großbritannien aussteigt, weil das einfach mal so ein bisschen, das haut mal so ein bisschen, nimmt denen die Sicherheit, dass sie einfach alles machen können. Und ich meine, in Fällen wie Guernsey und wie das da alles heißt, kann man sich eigentlich nur freuen. Ne? Dann wird da wieder besser kontrolliert im Endeffekt. Was läuft dann da? Hoffe ich. Wobei ich halt auch sagen muss, mir wird schon leid tun, wenn die Briten nicht mehr in der EU sind, weil die halt einfach EU-kritisch sind und dadurch die EU halt verbessern und stark machen. Also das ist aber das ist ein Argument, was für die EU spricht, aber halt mir wird es leid tun, wenn einfach die Opposition, die Engländer im EU-Parlament oder in den wenigen Institutionen, die dann halbwegs demokratisch sind, wenn dann irgendwo ein Brite rumhockt, ist jetzt zumindest auf jeden Fall kritisch, was gut ist für die EU. Aber natürlich ist es kein Argument, von dem sich ein Brite beeindrucken lassen wird. Also. Ja, aber unsere, wenn man so die Twitter-Leute beobachtet, jedes Mal, wenn einer von unseren Deppen das Maul aufmacht, wird es da ja nur schlimmer. Also da wird dann gleich die von der Leyen hat irgendwas Irrsinniges gesagt. Aber da sind dann gleich wieder, ich sehe die Millionen Briten irgendwie sich umentscheiden jedes Mal, wenn unsere Politiker irgendwas sagen. Und für den Brexit stimmen. Ich bin echt gespannt. Ja, in Schweden, als wir ein Referendum hatten, wurde auch eine Politikerin kurz vorher erschossen. Und da hat man anstatt weiterhin über das Referendum zu debattieren, so das Lebenswerk von der Politikerin angeguckt. Und es war damals auch eine, die pro EU war. Und wir haben ja die Cox in Großbritannien jetzt ermordet worden ist. Ein Schelm, der sich einen Aluhut aufsetzt. Aber immer wenn irgendwie ein Referendum richtig wichtig ist, dann wird es entweder nicht beachtet, wenn das Ergebnis falsch ist, oder irgendwie stirbt irgendjemand random vorher. Und dann das wird nochmal gemacht eventuell. Ne? In Schottland haben sie auch, glaube ich, zweimal gewählt, ne? Ja, Dänemark auch, Irland ja. Auch, glaube ich. Wenn er nicht richtig gewählt wird, dann wird er normal gewählt, hier. Ja. Das ist halt eine ganz asoziale Tendenz eigentlich, vollkommen undemokratisch. Ja. Da kann man auch direkt einfach sagen, nein, 99,98% haben dafür gewählt. Ja. Wie in Russland. Ja. Ich meine, Russland meinte... Wir freuen uns über die deutliche Zustimmung. Russland meinte zum George W. Bush... Na, wenn ich der Amerikaner wäre, ich würde Massenvernichtungswaffen finden. Nein, aber mit der EU ist es halt, keine Ahnung. Ich meine, wenn Deutschland aus der EU austreten würde, sind halt absolute Nettozahler. Im Medianeinkommen haben wir das geringste Einkommen in komplett Europa, die Deutschen. Uns wird es ja auch nur zugutekommen. Und unsere eigenen Politiker fordern, dass wir uns möglichst auch lohnmäßig in die Richtung annähern. Und Essenspreise sollen auch höher werden und das und das und das. Die EU ist toll. Macht auf jeden Fall. Spaß. Anstatt, dass wir hingehen und bei uns irgendwie Grundtechnologien wieder erschließen und Sachen auch produzieren. Und wenn es ein bisschen teurer ist, ist es halt ein bisschen teurer. Adidas macht das ja jetzt angeblich, ne? Adidas will zurückkommen nach Deutschland mit der Produktion. Wer? Adidas. Echt? Okay. Ja, wegen, weil alles die Maschinen machen, ne? Und dann brauchen sie eben Maschineningenieure und die sind hier, ne? Ich meine, Berlusconi hat jeden Skandal überlebt. Er hat einen Skandal überlebt, wo er eine minderjährige Prostituierte gefögelt hat. Und aber als er angefangen hat. Nämlich dieses Foto von ihm beim Baden am See auf, glaub mir. Und aber als Berlusconi angefangen hat, EU-kritisch daherzuschwitzen, war er plötzlich weg. Der Aluhut. Mal gucken, ob das Bild von seinem Badegang auch aus der Zeit kommt. Dann ist es vielleicht geleakt worden mit Absicht. Mhm, natürlich. Um lächerlich zu machen. Ja, aber ansonsten sind wir ziemlich durch, ne? Ich würde sagen. Ja, vielleicht macht Matthias nochmal kurz Werbung für sich selber. Und Ah, und das Breaking News gibt es noch, der Schauspieler, der den Chekhov gespielt hat im Star Trek Remake, ist tot. Verkehrsunfall. Was ich gelesen habe, war Vehicle Related Accident und da habe ich mich erstmal gefragt, was das sein soll. Ist er von einem Haus gefallen und hat dabei Car, Car gerufen, oder was? Wahrscheinlich Autobombe vom Islam. Das wäre ja kein Unfall. Doch, das wäre schon ein Unfall. Ja. Das ist ein Unfall, wenn jemand den Koran falsch interpretiert, genau, weißt du? Das ist ein wobei, ist der Russe, dann wäre es wahrscheinlich hier Automobil, Automobil. Achso, ja, wenn ich noch ein bisschen Werbung machen soll, ich habe was gefunden, eine Geschichte zu diesem Colorado, nicht Colorado, wie hieß das da, dem Massaker jetzt, dieser Schütze da. Orlando. In Orlando, genau, eine heiße Story. Die erzähle ich natürlich in einem Video, ne, nicht jetzt hier. Also. Mammon-Magazin, nice. Danke, ja genau. Das war mal ein kurzer und asozialer Teaser. Was machen wir nicht? Was würden wir nie mit unseren tollen Fans machen? Ich habe da eine Geschichte gefunden und die erzähle ich euch nicht. Ja, checkt Mammon Magazin, checkt den Channel aus. Unten in der Beschreibung, ganz oben ist der Link zum Channel. Müsst ihr unbedingt angucken. Orlando Shooting hier, alle Hintergründe, alles findet ihr dort. Und immer den Aluhut aufsetzen. Ja.